because our young side there, take me, go. Sie wissen, was wir alle schon sicher haben für die neue Saison. Und da ist gekommen dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß denk nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Das klang deutlich. Und da ist er, der Comunio Podcast. So alles bla bla bla ist das doch. Alles bla bla bla ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 241 des offiziellen Comunio Podcasts. Und ich checke gerade noch einmal die News. Nein, immer noch kein neuer Trainer in Dortmund. Scheint da beim BVB ähnlich gut drauf eingestellt gewesen zu sein wie die Mannschaft bei den meisten Bundesliga-Auswärtsspielen dieser Saison. Aber vielleicht weiß ja mein heutiger Experte mehr, denn gestern war ja Dienstag und da hat Tim Müller immer seinen Jour fix mit Aki und Rotwein, wenn ich da richtig informiert bin. Deshalb direkt Grüße in die Blütenstadt Leichlingen. Hallo Tim. Hallo Flo, hallo an alle. Also ich kann das natürlich weder bestätigen noch dementieren, aber gelesen habe ich, oder gehört habe ich auch, dass da vielleicht demnächst eine externe Beraterstelle frei werden könnte. Daher muss man natürlich mal vorfühlen, ne, ob man gebraucht wird. Ich bin da natürlich immer bereit, ja, gefragt werde. Ja, ist halt die Frage, wie lange du mit Missintat auskämst, ne? Das scheint ja so ein bisschen schwieriger zu sein. Das hört man auch, dass das schwierig ist, wenngleich man weiß es ja immer auch nicht so genau, weil gefühlt ist ja jetzt immer so, dass alle im Verein irgendwie was durchstecken, damit die anderen schlecht aussehen. Deswegen weiß man nicht so genau, wer jetzt der Böse ist oder wer umgänglich und wer weniger umgänglich. Das ist ganz schwierig zu sagen. Es scheint auf jeden Fall ein sehr produktives Arbeitsumfeld zu sein. Auf jeden Fall, ja. Es ist ein bisschen Reibung ist ja immer wichtig, ne? Ja. Also man kann da wachsen an seinen Aufgaben. Ja, also wir werden sehen, Niko Kovac, Urs Fischer, weiß nicht, Udo Lattek noch, wer wird noch alles gehandelt da beim BVB? Roger Schmidt war schon zu hören, ja. Ich hätte es uns später noch erwähnt, es gab ja noch einen Flug zu Ralf Rangnick, aber der war dann nicht als Trainer angeblich im Gespräch, aber es ist spannend, ist auf jeden Fall auch ärgerlich zu sehen, wie wenig vorbereitet man doch auf so ziemlich alles ist, was so eine Wintertransferperiode auch mit sich bringen kann. Ja, es ist überraschend, aber es stimmt ja nicht. Ja, man hat ja sofort auf die Matcher-Verletzung reagiert, wenn wir hier den kleinen Dortmund-Block schon mal vorziehen. Aber da hat man Sally Özcan zurückgeholt. Also im Prinzip. Im Prinzip ist man dann auch komplett, ja. Ja. Ich weiß nicht, was soll da schief gehen? Ich habe gerade gelesen, dass die Watz schreibt, dass im Verein auch Ärger darüber besteht, dass offenbar kein Malenersatz kommen wird und man ärgerlich ist mit Sebastian Kehl, vielleicht hat das auch wieder Misslintat durchgesteckt, dass er unvorbereitet offensichtlich war. Man verkauft Malen und hatte vorher schon sich denken können, dass man noch eine Verstärkung braucht und findet jetzt wahrscheinlich keinen neuen Offensivspieler. Aber ja, gut. Cole Campbell ist ein tolles Talent, habe ich gehört. Er kann das dann auch übernehmen. Ja, also es läuft ein bisschen drunter und drüber in Dortmund, kann man sagen. Ne? Aber sie haben zumindest einen, auf den sie sich verlassen können, Tim. Das muss man auch sagen. Das ist der Kölner Keller. Ja. Der hat am Samstag wieder zugeschlagen für den BVB. Ja, also wenn der Kölner Keller so BVB-freundlich wäre, dann hätte man ja in der Woche davor sagen können, also das war schon ein Halten gegen Gyarassi, ne? Also der fällt da vielleicht ein bisschen zu leicht, aber nicht sagen, dass der BVB immer bevorzugt wird vom Kölner Keller, aber am Wochenende hatten sie Glück, so viel kann man sagen. Ja, gut. Ist auch seltsam, weil ich völlig ratlos war, warum, als sie dann diese, ich dachte erst, Benzebaini steht gar nicht im Abseits, aber als sie dann diese Abseitslinie dachten, habe ich gesagt, wieso zählte das Tor denn dann? Ich konnte mir das überhaupt nicht erklären. Und dann wurde erst gesagt, weil er vielleicht nicht aktiv eingreift. Und dann habe ich gesagt, okay, mehr als über den Ball drüber springen, also wie aktiv willst du dann noch sein? Außer, das ist ja immer eines meiner Lieblingsthemen, beziehungsweise Hassthemen schon seit eigentlich, weiß ich nicht, mehr als 10 Jahren, würde ich inzwischen sagen, dass ich immer wieder denke, passives Abseits. was immer alles als passiv beurteilt wird. Ich finde ja eher, man muss da streng sein und sagen, also für mich ist jeder Stürmer, der im Strafraum rumläuft, in Ballnähe, ist immer aktiv, weil der Verteidiger muss sich ja an dem orientieren. Ob der Ball dann jetzt einen Meter an ihm vorbeifliegt, ist für mich dann trotzdem nicht so, als wäre der passiv in der Szene, sondern für mich ist passiv, wenn du quasi weit abseits des Geschehens stehst. Aber das ist nicht die aktuelle Auslegung. Aber in dem Fall war es ja noch klarer, dass er eingreift. Ja, und das Spannende ist halt, es hat ich glaube 15 Minuten nach Abpfiff hatte der DFB schon das Statement, ja, sorry, hätte nicht zählen dürfen. Ja, gut, was will man machen? Machen wir weiter. Zweite Szene gab es noch, die nirgendwo besprochen wurde. Tim, du hast sie auch nicht mitbekommen. Nee, auch erst im Nachhinein von dir gezeigt bekommen nochmal. Ich habe es gar nicht mehr so wahrgenommen. Ich habe dich wild beschimpft, du wusstest gar nicht warum. Ja? Ja. Weil es einen Foul gab von Bayer an Caboret. Im Strafraum, jetzt werdet ihr alle sagen, nee, die Szene war doch außerhalb, weil eine Szene haben sie nochmal gezeigt, die auch ein Foul war, aber eben außerhalb, deswegen konnte der VAR nicht eingreifen, aber es gab halt eine andere Szene im Strafraum, wobei er den Ball klären will und einfach nur Caboret hinten in die Wade tritt, eigentlich ein ganz klarer Elfer. Tim, da wirst du mir zustimmen, nachdem ich dir die Szene gezeigt habe. Aber er hat sich nicht beschwert, wie immer. Also die Schiedsrichter brauchen diese Hilfe. Das sieht man ja ganz eindeutig. Also wenn du dich 3 Minuten lang wälzt, dann wie soll der Schiri dann mitbekommen, dass das ein Foul war? So ist es. Caboret steht auf und spielt weiter. Das ist halt was, das muss der Junge lernen, ne? Wenn er jetzt von der Insel beziehungsweise aus Portugal, war ja bei Benfica ausgeliehen, aber ja, wenn er da Theater macht in der Szene, bin ich mir relativ sicher, dass es eigentlich Elfmeter geben muss, weil, also auch normalerweise müsste man sagen, selbst ohne diese Situation, aber du siehst es geht nicht nur den Schiedsrichtern so, auch den Kollegen, also ich glaube, ich habe keinen Spielbericht gesehen zu diesem Spiel, wo diese Szene aufgearbeitet wird. Ja, obwohl es eigentlich einfach... Auch der Videoassistent sagt, wenn sich da der Spieler nicht beschwert, dann wird es ja schon okay gewesen. Nee, dann war da nix. Naja. Gut, so ist das. Haben wir das vorher abgefrühstückt, Tim? Aber ich meine, 2-2, ja, können wir beide nicht mitleben. Ist doch auch was Schönes. Der BVB muss doch im Abstiegskampf jeden Punkt mitnehmen. Ja. Na, gucken wir mal. Ja. Ich sehe, du bist schon wieder sehr optimistisch unterwegs. Wir haben aber nicht nur Dortmund heute auf dem Programm. Ein finales Urteil über den BVB möchte ich am meinem Geburtstag abgeben, abends, nächsten Montag, wenn die Transferperiode vorbei ist. Okay, ja, dann dürfen wir gespannt sein. Wissen die in Dortmund, dass es nur noch bis Montag geht? Oder ist man da jetzt nicht so richtig drauf vorbereitet? Keine Ahnung, wahrscheinlich hat man gedacht, ach, jetzt in 2 Tagen schaffen wir das eh nicht mehr. Ist ja am 31. vorbei. Wie, ist bis 3.2.? Ach, jetzt müssen wir doch nochmal irgendwie schnell nochmal wen anfragen. Ja, es ist auch komisch. Ja, da muss mal einer nachschauen, wie lange das geht. Ja, siehst du, ich wusste es nicht aus dem Kopf. Ich bin allerdings auch nicht verantwortlicher bei Borussia Dortmund. Ja. Deswegen spielt ja Florian Grillitsch auch nicht in Dortmund, aus dem Grund. Ja, wahrscheinlich. Naja, gut. Ich wollte sagen, wir haben noch andere Sachen als Borussia Dortmund. Aber es ist natürlich ein spannendes Thema dieser Winterpause, wenn sich ein Verein so ein bisschen selbst zerlegt, Tim. Das ist, dieses Gefühl hat man im Moment beim BVB. Leider, ja. Ja, und dementsprechend natürlich an uns auch nicht vorbeigeht, selbst an mir, ne? An dir sowieso nicht. Ich sehe da hinten die Südtribüne bei dir im Hintergrund im Bild mit einem traurigen, einsamen gelben Schal. Ja. Natürlich bewegt mich das. Natürlich finde ich es sehr ärgerlich, wenn man gefühlt auch so unnötig sich das Leben selber schwer macht durch alle möglichen internen Kämpfe oder eben auch schlechte Vorarbeit, was Transfers oder auch so eine Position des Trainers angeht. Ja, okay. Was wir aber sonst noch vorhaben, also wir haben eine Menge Hörerfragen reinbekommen. Also deswegen erstmal auch sorry an alle, die wir heute nicht beantworten. Wir haben 3 auf dem Programm, aber mehr als 3, dann wird irgendwann die Sendung zu lang. Und ich glaube, wir waren im zweistelligen Bereich diesmal. Es war also richtig, richtig viel, was reingekommen ist. Das ist super. Wir haben 3 rausgepickt, die hoffentlich für alle da draußen auch interessant und von Relevanz sind. Und sorry an alle, deren Fragen wir heute nicht behandeln. Anschließend, wie immer, die Partien des kommenden Wochenendes im Durchlauf. Ich sage jetzt nicht Schnelldurchlauf, weil das geht mal weniger auf mal länger schnell. Und dann haben wir zum Abschluss in der Top 3 der Woche, wir schauen auf die Formwunder seit der Winterpause. Also Spieler, die bislang 2025 wesentlich besser performen, als sie das davor im Saisonverlauf getan haben. Das also am Ende in der Top 3 der Woche. Und dann würde ich sagen, Tim, wenn du soweit bist, dann können wir starten mit der ersten Frage. Anonym eingesendet. Ich weiß nicht, ob, wahrscheinlich nicht vor Scham, ja, sondern einfach vergessen. Also wir grüßen unseren anonymen Hörer mit folgender Frage. Hallo, liebes Communio Podcast Team. Ich habe mal so eine Frage. Stay hat ja seine 5. gelbe Karte bekommen am Wochenende und bleibt für das Spiel gegen Mainz gesperrt. Ebenfalls ist ja Burkhard weiterhin noch verletzt und wird noch gegen Bremen das Spiel aussetzen. Frage an euch ist dann, Burkhard behalten oder Stay behalten? Einer von den beiden muss gehen, weil ich brauche wieder ein bisschen Geld, um andere Spieler zu kaufen. Liebe Grüße. Ja, ich bin ja so ein bisschen voreingenommen vielleicht bei dieser Frage, Tim. Aber auch so gebe ich dir ja ganz gern den ersten Wurf. Wie ist deine Einschätzung vielleicht kurz noch, Burkhard, im Moment bei 16,34 Millionen, Stay bei 12,58? Das sind die tagesaktuellen Marktwerte. Ja, ich finde es rein sportlich auch wirklich schwer. Beide sind ähnlich gut, also punkten ähnlich gut. Meine Tendenz würde aber auch dazu gehen, die du vielleicht auch hast, als Bremer den Stay zu behalten. Denn eben für Burkhard bekommt man aktuell 4 Millionen mehr bei einem Verkauf. Und er ist im Allgemeinen doch der etwas verletzungsanfälligere Spieler von den beiden. Das hat ja auch zuletzt, da fehlt jetzt auch noch am Wochenende. Dementsprechend wäre das vielleicht das, was den Ausschlag für mich geben würde, dann eher das Stay zu behalten. Denn rein sportlich sonst finde ich schwer, eine Entscheidung zu treffen. Ja, sportlich wäre ich fast, also wenn der Preis keine Rolle spielt, bin ich fast eher bei Burkhard, weil ich schon finde, er hat jetzt durchaus, auch wenn ich ja sehr lange skeptisch war, ihm gegenüber, dass er diesen Toreschnitt halten kann. Da ist er aber auf einem guten Weg und ich finde auch die Mainzer nach dem Werder-Spiel sind sie in Heidenheim, dann zu Hause gegen St. Pauli. Das sind auch zwei Spiele, wo ich mir vorstellen kann, dass Burkhard ganz gut wieder auf den Rasen zurückkehrt. Es ist so, er geht jetzt davon aus, also unser Hörer, dass Burkhard ausfällt. Das ist vermutlich auch der Fall. Aber es ist noch nicht 100%, also eine kleine Resthoffnung besteht bei den Mainzern. Die Frage ist, ob sie es mit Burkhard nochmal so machen würden, dass sie ihn praktisch direkt nach der Verletzungspause voll einsetzen. Wir haben dann dieses Spiel in Leverkusen gehabt, wo er nach 2 Minuten mit einer Muskelverletzung raus muss. Ob es da so einen gewissen Lerneffekt gibt. Ja, das bin ich mir nicht sicher. Verletzungsanfälligkeit spricht dann klar für Stay. Eine andere Sache spricht dann auch für Stay. Er hat jetzt seine Gelbsperre. Da ist jetzt im Prinzip zu erwarten, dass Stay mehr oder weniger die komplette Saison durchkommt. Er ist also ohne weitere Sperre durchkommt, komplett gesetzt. Ja. Ja, also dementsprechend bin ich dann auch eher, wie du, Tim, auch eher bei Jens Stay. Gut, dann kommen wir zu unserer nächsten Frage. Die kommt von Helge aus München und ich weiß nicht, ob das jetzt eine Challenge ist, Fragen an ungewöhnlichen Orten und ungewöhnlichen Aktivitäten aufnehmen. Wir hören auf jeden Fall mal rein und dann werdet ihr vermutlich wissen, was ich meine. Hallo, liebes Communio-Team, hier ist der Helge aus München. Riesenkompliment für euren Podcast. Ich höre euch wirklich jede Woche, bin ganz begeistert. Und jetzt gerade bin ich beim Joggen im Münchner Olympiapark und mich treibt eine Frage um. Und zwar habe ich ein gutes Angebot für Grimaldo, der jetzt wegen Belastungssteuerung vergangenes Wochenende nicht gespielt hat und könnte den quasi tauschen gegen Benjamin Šeško und Jurasek von Hoffenheim. Das kommt ungefähr so auf den gleichen Preis raus, die ja beide absehbar wahrscheinlich keine internationale Belastung haben werden. Jurasek hat jetzt letztes Wochenende auch gute Punkte gemacht. Šeško ist so ein bisschen wackelig. Wenn er nicht trifft, punktet er eigentlich schlecht. Wie schätzt ihr das ein? Was ist da der richtige Move? Würde mich freuen, wenn ihr eine Antwort für mich habt und grüße natürlich ganz herzlich die Nöggerkur-Kommune. Grüße gehen raus. Danke, ciao, ciao. Ja. Grüße auch in den Olympiapark. Man soll ja immer so joggen, dass man noch entspannt reden kann. Ne? Helge war am Ende vielleicht dann doch ein bisschen vielleicht über dem. Oder wie schätzt du das? Am Anschlag. Ja. Okay. Wir wollen das aber trotzdem. Grüße erstmal in den Olympiapark. Ich hoffe, deine Runde ist mittlerweile beendet. Grimaldo 16,51 Millionen. Der Marktwert Šeško 15,95. Und Jurasek, das ist so ein bisschen der Beifang, würde ich sagen, in diesem Trade 1,02 Millionen. Wie schätzt du die Situation ein? Ja, erstmal können wir es kurz machen. Kein so guter Tausch wegen Jurasek, weil der wohl nicht in Hoffenheim bleiben wird. Es ist zu lesen, gerade dass Benfica ihn lieber nach Griechenland zu Paok Saloniki verleihen möchte. Und Hoffenheim ist jetzt auch schon an Luke Thomas von Leicester City als Ersatz dran. Daher würde ich jetzt den also nicht im Tausch akzeptieren, sondern nur, falls er auch nach Transferschluss noch da ist. Sieht aber jetzt nicht danach aus. Und wenn es nur um Grimaldo gegen Šeško geht, dann bin ich insgesamt anhand der bisherigen Punkte da auch nicht dabei. Grimaldo hat 114 geholt, 6,33 pro Spiel. Šeško ist 74, 4,0 pro Spiel. Und Šeško ist bisher nicht so durch Konstanz aufgefallen. Auch zuletzt hat er wieder regelmäßiger getroffen, aber insgesamt ist Grimaldo für mich einfach die sichere Bank. Deshalb würde ich da sagen, lieber behalten. Ja, bin ich 100% bei dir, zumal ja Jurašek auch gespielt hat, weil Prass nicht dabei war gegen die Eintracht. Und Prass ist jetzt wieder da. Und dann haben wir halt verschiedene Fragezeichen bei Jurašek. Also er ist zwar gelobt worden, in Hoffenheim, aber die Frage ist dann trotzdem, ja, setzt Ilzer so auf ihn, dass man ihn dann auch behält? Was ist mit dem Wechsel? Das ist so eine sehr schwierige Gemengelage. Und deswegen bin ich da auch ganz klar bei Grimaldo. Ja, kann ich dir nur zustimmen. Ja? Grüße nochmal an Helge und dann kommt die letzte Frage und da gehen wir ins wunderschöne Haltern am See. Hallo, liebes Communio Podcast-Team. Hier spricht der Julian aus Haltern am See. Erstmal vielen Dank für euren tollen Podcast. Und dann direkt zu meiner Frage. Ich habe drei Spieler, und zwar die Herren Gittens, Wind und Stiller und muss mich von einem von den dreien verabschieden, um am Wochenende im Plus zu sein. Und da würde mich mal eure Meinung interessieren. Vielen lieben Dank. Ciao. Ja, nicht ganz einfach, wie ich finde. Gittens, 17,06 Millionen, ist der teuerste. Dann kommt Stiller mit 15,95 und Wind steht bei 15,5. Also bewegt sich alles so im 1,5 Millionen Radius, sage ich mal. Bei den Marktwerten fast vielleicht sogar zu vernachlässigen. Wir schauen mal, spielt es bei dir eine Rolle oder nicht? Tim, auf jeden Fall erstmal deine Einschätzung zu dem Trio. Ja, ich finde es auch eine sehr schwierige Frage. Alles gute Spieler. Ich habe jetzt auch gar nicht so sehr auf die Marktwerte geguckt bei meiner Einschätzung. Mein Gefühl sagt mir, am ehesten auf jeden Fall behalten Stiller, weil der für mich eine sichere Bank ist. Der spielt immer, der ist im Mittelfeld da eben auch jemand, der nicht unbedingt an Toren gemessen wird, anders als Gittens und Wind oder an Torbeteiligungen. Daher, also den würde ich auf jeden Fall in meinem Team halten. Bei den anderen beiden finde ich es schwieriger. Wind hat auf jeden Fall die etwas größere Konkurrenz als Gittens und Hasenhüttl hat ihn auch schon öfter mal auf die Bank gesetzt, wenn da ihm zu wenig kam. Gittens ist jetzt aber auch noch nicht unglaublich konstant, hat auch in der BVB-Krise so seine Probleme, immer wieder für eine geniale Aktion gut. Deswegen, es wäre so ein Gefühlsding, dass ich dann sage, okay, weil bei Wind die Fragezeichen vielleicht ein bisschen größer sind, dass er leichter mal auf der Bank landen könnte, wenn er mal ein, zwei Spiele in Folge nicht so gut ist. Wohingegen Gittens jetzt gerade nach dem Malen weg ist und wer weiß, ob überhaupt ein neuer kommt, da auch quasi keine Konkurrenz hat beim BVB. Das wäre jetzt, also Wind am ehesten derjenige, wo ich sage, okay, dann, wenn es sein muss, dann Wind. Mhm. Wenn ich jetzt noch die Punkte pro Spiel mit reinnehme, da ist Wind nämlich fast ein Punkt besser bislang in dieser Saison als Jamie Gittens. Wind steht bei 6,2 und Gittens bei 5,3. Stiller übrigens bei 5,7. Also er hält sich da in der Mitte, aber ich bin trotzdem bei dir, weil Stiller macht diese Punkte auch ohne zu treffen super sicher, super solide und das ist dann eben auch was wert. Gittens ist abhängig von seinen Aktionen offensiv, Wind ein bisschen weniger, aber natürlich trotzdem, wenn er den hohen Punkteschnitt halten will. Ich wäre eher dabei, Gittens zu verkaufen und dann lieber kurzfristig, sollte es bei Wind dann wirklich mal so sein, dass der Stammplatz wackelt bzw. weg ist, dann Wind auch abzustoßen und mich dann ganz neu zu orientieren. Gittens finde ich für das, was er an Konstanz mitbringt, fast ein bisschen zu teuer, muss ich sagen, mit den 17 Millionen. weil er eben durch seine sehr risikoreiche Spielweise auch in den Spieldaten zumindest auch immer, weiß ich nicht, viele verlorene Zweikämpfe, viele Ballverluste auch in der Statistik hat, weshalb Gittens es immer schwer hat, wirklich gut zu punkten, wenn er nicht trifft oder an einem Tor anderweitig beteiligt ist. Ja, deswegen wäre hier meine leichte Tendenz, Wind zu nehmen, aber du hast natürlich vollkommen recht. In Wolfsburg ist die Lage, ja, wir kommen später auch noch zu, gerade weil sie auf dem Transfermarkt auch nochmal zugeschlagen haben, offensiv so ein bisschen undurchsichtiger. Ja. Und was dann wieder, wenn du langfristig denkst, eher für Gittens sprechen würde, weil dass der in dieser Saison da bei Dortmund seinen Stammplatz verliert, das sehe ich halt im Moment einfach gar nicht. Ja. Ja, es wird ihm manchmal gut tut. Früher war immer jemand, vor letzte Saison noch, da habe ich ja gesagt, Gittens ist eigentlich als Joker immer besser. Jetzt inzwischen hat er das ein bisschen abgelegt, überzeugt auch öfter vom Start weg. Aber man merkt ihm schon noch an, er ist halt immer noch ein sehr junger Spieler, der ja auch nicht jedes Mal die Konstanz hat, die man sich dann wünschen würde. Aber Potenzial ist riesig, klar. Ja. Okay, und damit haben wir eure Fragen für diese Woche beantwortet. Gerne wieder einsenden für die nächste Woche und wir gehen rein in den Spieltag, in den 20. mittlerweile. Der SV Werder Bremen empfängt am Freitagabend Mainz 05 und damit wollen wir beginnen. Werder, 4 Partien, 2025 noch sieglos. Also man hat es wirklich ein bisschen geschafft, mit dem Popo die gute Ausgangsposition leider einzureißen, die man sich im letzten Jahr aufgebaut hat. 2 Remis und 2 Niederlagen, 2 Punkte. Das ist natürlich zu wenig, wenn man so ein bisschen Richtung Europa schielt. Und da bin ich ja ehrlich, das ist ja das, ja, irgendwohin muss man ja schielen. In diesem Jahr scheint es nicht, dass man nach unten schielen muss, also lieber nach oben. Aber da war der Start jetzt nicht optimal, um das zu sagen. Immerhin in Dortmund zum 5. Mal in dieser Bundesliga-Saison nach einem Rückstand noch gepunktet. Es gab 2 Siege und 3 Remis nach einem 0:1. Das schaffte nur der VfB Stuttgart genauso oft wie Werder. Kein Team punktete häufiger nach Rückstand als die Bremer. Jetzt kommen die Mainzer, die nach dem 2:0-Sieg gegen den VfB nur 1 Punkt Rückstand auf Platz 4 haben, also auf dem Champions-League-Platz. Das ist schon wirklich erstaunlich. Ein Unentschieden würde reichen, damit Mainz zumindest vorübergehend auf Platz 4 springt. Ja, das ist also wirklich eine sehr, sehr respektable Leistung. Man könnte Werder auf 7 Punkte distanzieren. Auf der anderen Seite wäre Werder mit einem Heimsieg auf 1 Punkt dran an die Mainzer, an den Mainzer. So ist die Ausgangslage tabellarisch. Schauen wir aufs Personal. Bei den Bremern Jens Day leider gesperrt. Wir haben es in der Hörerfrage bereits gehört. Top und Agu werden verletzt ausfallen. Duxch setzt mit Rücken aus, beziehungsweise hat mit Rückenproblemen das Training abgebrochen am Dienstag. Müssen wir abwarten. Ich glaube eigentlich, dass er zur Verfügung stehen sollte am Freitag, aber auf jeden Fall mal ein Auge drauf haben. Malatini, der hat Wadenprobleme, sowieso im Moment keine Option für die erste Elf. Das Remis in Dortmund, muss sagen, kein Fisch, kein Fleisch. Also ja, also es war dann nachher okay, wie man nach dem 0:2 zurückgekommen ist. Davor war es in Überzahl lange Zeit wirklich keine gute Leistung. Wer dann für wirklich viel Wind gesorgt hat, das war Issa Caboret auf der linken Seite. Das war in den letzten Spielen schon immer so. Derek Köhn, sehr gut rausgekommen aus dem Jahr 2024, nicht gut reingekommen ins neue Jahr, ist im Moment eine absolute Schwachstelle aus meiner Sicht. Und ich war ehrlich gesagt schon überrascht, dass Caboret nicht in Dortmund schon begonnen hat. Ich gehe davon aus, dass Caboret Freitag beginnen wird gegen die Mainzer. Ja, also hat mir wirklich richtig gut gefallen. Das Einzige haben wir schon thematisiert, was er lernen muss, wenn man im Strafraum gefoult wird, dann ist das Bein erstmal ab. Ja, da kann man nicht weiterlaufen, da kann man nicht spielen, da muss man rufen, da ist man völlig ungläubig, wie der Schiedsrichter so eine Entscheidung treffen kann. Ja, also das muss auf jeden Fall diese Woche auf dem Trainingsplan. Ja? Müssen alle Schiedsrichter dann auch irgendwann mal sagen, dass das Theatralik ist nichts, worüber man sich aufregen darf mehr, weil nee. Es ist ja gewünscht, es ist gefordert. Genau, es ist, anders geht's nicht. Du bekommst keinen Pfiff, wenn du es nicht machst, dementsprechend wärst du doof, wenn du es nicht tust. Ja, ist dasselbe wie, ne, wir haben die rote Karte von Schlotterbeck nicht thematisiert, er trifft ihn hinten leicht, dann gibt's einen Schubser, Gröll kommt aus dem Tritt, natürlich kann der diesen Schuss noch nehmen vor Kobel. Wenn er schießt, passiert nichts in dieser Szene. Da kannst du ganz sicher sein, die Wahrscheinlichkeit, dass er trifft, ist relativ gering, weil er schlecht zum Ball steht. Und dann musst du sagen, das Clevere ist einfach, sich fallen zu lassen, weil dann gibt's Rot für den Gegenspieler. Schön wäre ja, wenn, weiß ich nicht, er schießt, trifft nicht und dann gibt's vielleicht Gelb und einen Freistoß, dann wäre diese Überlegung vielleicht eine andere, aber du weißt halt, sobald er zum Abschluss kommt, ist die Situation für den Schiedsrichter damit erledigt. Ja. Naja. Manchmal kann man natürlich auch Pech haben, was den Schiedsrichter angeht. In dem Fall, jetzt gehe ich noch mal kurz eine Woche zurück. Das Spiel der Dortmunder in der Vorwoche, wo sehr früh klar war, hier hast du einen Schiedsrichter, der lässt quasi fast alles laufen und sagt dann eben bei sowas, der hätte wahrscheinlich selbst bei der Schlotterbeck gegen Grülszene gesagt, ja, ne, ist okay. Dementsprechend, aber deswegen, da hast du dann so eine Woche gehabt, wo du sagst, jetzt darfst du dich nicht bei jeder Gelegenheit theatralisch fallen lassen, wie das dann Gyasi versucht hat. Der hat dann natürlich keine Elfmeter bekommen. Also das liegt dann auch immer an der Linie. Muss man als Spieler auch manchmal erkennen, was hat der Schiri heute für eine Linie. Muss man clever sein. Gehört zur Spielvorbereitung vielleicht ein bisschen dazu. Ja, welche Gesten Richtung Schiedsrichter sind diesmal die geforderten? Ja, okay. Aber Stay gesperrt, das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich für Werder, denn man kann schon sagen, dass das ein absolutes Schlüsselspiel ist. Wenn man da oben irgendwie rein will, dann muss man eigentlich dieses Spiel gewinnen. Ja, also wenn man das gegen Mainz verliert, dann ist, glaube ich, der Zug zumindest unter die Top 6 auf jeden Fall abgefahren. Natürlich kann immer der 7. Platz auch reichen, aber ich glaube, das ist schon aus Bremer Sicht ein absolutes Schlüsselspiel, deswegen bitter, dass Stay fehlt, aber Bittencourt wird reinkommen, der auch ja in Dortmund da wirklich ein schönes Tor gemacht hat, auch sonst Schwung gebracht hat. Er hat, glaube ich, immer eine gute Szene pro Saison und zwar immer gegen den BVB. Ja, naja, wir hören auch andere, aber ich habe das schon gesagt, so richtig überragend. Ich sehe das eigentlich so ein bisschen zweischneidig, dass er jetzt mit so einem Distanzschuss getroffen hat, weil das rechtfertigt jetzt die nächsten 25 Mal, dass er irgendwie aus der Distanz den Ball in die Wolken ballert. Ne? Das ist nämlich eigentlich sein Go-To-Move, wie man so sagt. Ja, drei Mitspieler mitgelaufen, aber ich schieße mal aus 25 Metern übers Tor. Ja, das ist ein Bittencourt machen, wie man sagt. Aber okay. Das Tor hat er schön gemacht. Stark, hat krank gefehlt in Dortmund, dürfte wieder dabei sein für Veljkovic ins Team kommen. Und Caboret vor Köln hatte ich bereits angesprochen. Ansonsten sollte Duxch ausfallen, wäre vermutlich ein Jinma derjenige, der in die Mannschaft drückt. Auf der anderen Seite bei den Mainzern, Burkhardt, haben wir schon drüber gesprochen. Er ist Dienstag wieder individuell auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Das Spiel ist am Freitag. Vermutlich kommt es zu früh, aber ganz, ganz abschreiben kann man ihn noch nicht, zumindest als Joker für das Spiel in Bremen. Amiri, der hat das Training am Dienstag abgebrochen mit dick bandagiertem Sprunggelenk. Es gab eine erste Entwarnung, dass es wohl nichts Strukturelles ist. Aber natürlich kann es trotzdem sein, eben weil das Spiel am Freitag ist, dass Amiri ausfällt für diese Partie. Da müssen wir aber jetzt die News noch abwarten, weil das ist Dienstag passiert. Wir haben jetzt noch kein größeres Update zu Amiri. Bei den Mainzern läuft es ohne Burkhardt, ja, also gegen Stuttgart, das war wirklich ein sehr überzeugender Auftritt. Auch deswegen vermute ich eben, dass er noch einmal aussetzt. Nelson Weiper hat gegen Stuttgart gespielt, hat direkt geknipst und Sonderlob bekommen vom Trainer, der gesagt hat, er hat das überragend gemacht. Wäre für mich eine richtig große Überraschung, wenn Burkhardt nicht dabei ist und Weiper nicht spielen würde. Also ich gehe davon aus, dass er spielt. Wenn Amiri ausfällt, ist die Lage nicht ganz so klar. Natürlich kann dann einfach Dominic Kohr vorrücken aus der Dreierkette und dann Hanke Olsen beispielsweise ins Team kommen. Ist aber auch möglich, man hat hier Meloni geholt aus Heidenheim, dass es sozusagen 1:1 Ersatz mehr oder weniger gibt im defensiven Mittelfeld und Meloni für Amiri dann reinkommt. Mainz neben Meloni auch auf dem Transfermarkt tätig gewesen. Arnaud Nordin hat man geholt, ein Flügelstürmer aus Montpellier. Das ist perspektivisch schon Konkurrenz für Nebel und Lee. Also das ist jetzt kein Nachwuchstalent, der ist 26 Jahre, ist ein gestandener Spieler. Der wird da durchaus Druck machen, wenn er sich relativ schnell einfindet bei den Mainzern. Also das ist auf jeden Fall wer, den man im Hinterkopf behalten muss. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen bei Werder. Caboret, ich ärgere mich, der war gerade in der Podcast-Liga auf dem Transfermarkt, ich habe es verdaddelt, hätte ihn gerne geholt. Marktwert von 2,1 Millionen ist wirklich eine sehr, sehr gute Investition im Moment. Und Leonardo Bittencourt für 2,34 Millionen kurzfristiger Fix. Und er hat auf jeden Fall mit diesem Dortmund-Einsatz immer wieder gerechtfertigt, dass er derjenige ist, der dann so nach einer Stunde 5 bis 75 Minuten aufs Feld kommt und für Belebung sorgen soll. Und er punktet dann ja gar nicht so schlecht. Also Bittencourt finde ich insgesamt auch eine ganz gute Investition. Auf Mainzer Seite, klar, Nelson Weiper 2,06. Man kann sagen, es ist endlich, weil Burkhardt spätestens am nächsten Spieltag wieder mit dabei ist. Aber wir haben Burkhardt auch schon in der Rolle hinter einem Stürmer gesehen. Und klar ist, Weiper, wir reden über ihn ja schon relativ lange, weil er einfach einen enormen Torriecher hat. Und das hat er auch gegen Stuttgart wieder gezeigt. Wenn der richtig zündet, dann könnte es auch eine Welt geben, in der Weiper und Burkhardt gemeinsam auf dem Platz stehen für die Mainzer. Da würde ich also reingehen. Und Danny da Costa, 1,83 Millionen. Zwischendurch hat er mal so ein bisschen gewackelt, dass er spielt. Aber im Moment spielt er immer. Und dafür ist einfach der Marktwert dafür, dass er zumindest solide punktet, noch zu niedrig. Das wären meine Empfehlungen. Ich glaube, es gibt ein umkämpftes Spiel und am Ende ein 1:1, mit dem die Mainzer vermutlich besser leben können als die Bremer. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ich habe ein bisschen überlegt, was ich denn tippen will. Am Ende glaube ich, Mainz ist einfach ein bisschen besser drauf. Bremen holt auch mehr Punkte auswärts als zu Hause. Daher würde ich sagen, Mainz gewinnt das 2:1. Okay. Gehen wir rein in den Samstag, Tim. Der VfB Stuttgart empfängt Borussia Mönchengladbach. Gladbach letzte Woche 3:0 gewonnen gegen Bochum. Das waren die ersten Punkte in diesem Jahr. Und bereits der 8. Saisonsieg. Und das ist jetzt schon einer mehr als in der kompletten Vorsaison. Also da siehst du mal, Gladbach in der letzten Saison 7-mal nur gewonnen. Das haben sie jetzt schon übertroffen. Gut, die Latte, kann man sagen, hing nicht so hoch. Aber da muss man trotzdem erstmal nach 19 Spieltagen rüberspringen. Jetzt geht's zum VfB Stuttgart. Das ist keine gute Nachricht für die Gladbacher, denn der VfB hat in der Bundesliga-Historie schon 44 Mal gegen die Fohlen gewonnen, gegen keinen anderen Club häufiger. Also der historische Lieblingsgegner kommt, Tim, und du darfst uns auf diese Partie einstimmen. Ja, beim VfB gibt es zunächst mal zwei Sperren von Atakan Karasor und Julian Chabot, beide gelb gesperrt, fehlen an diesem Wochenende. Außerdem nicht dabei, dann Axel Sagadou, Luca Raimund und Bilal Touré, weiterhin alle nicht dabei. Fragliche Spieler gibt es auch. Zum einen Deal, da nähert sich das Comeback. Ist noch nicht ganz klar, ob es schon für den Kader reicht, dieses Wochenende. Und unter der Woche gab es jetzt die Nachricht, Nübel ist erkrankt, der Torwart vor dem Champions-League-Spiel. Womöglich verpasst er die Partie in der Champions League gegen Paris. Bis zum Wochenende sollte er aber wieder fit sein. Gute Nachrichten gab es auch noch aus Stuttgart. Angelo Stiller hat seinen Vertrag verlängert bis 2028, womöglich mit Ausstiegsklausel, aber erstmal ist er wohl jemand, auf den man auch noch ein bisschen länger bauen kann. Sportlich sieht so aus, dass die Stuttgarter sich gerade mal auf einen Champions-League-Rang vorgekämpft haben. Dann kam jetzt die 0-2-Niederlage in Mainz. Trotzdem steht man weiter auf Rang 4, aber der Vorsprung auf die Verfolger ist geschmolzen. Es ist ganz eng, du hast es schon gesagt, Mainz könnte über Nacht auch mit einem Unentschieden schon vorbeiziehen. VfB, ganz so stark wie in der Vorsaison ist er nicht, der VfB. Leistungen sind ein bisschen schwankender. Zur Aufstellung können wir aber einiges sagen, da eben auch noch dieses sehr wichtige Champions-League-Spiel gegen Paris bevorsteht. Können wir davon ausgehen, dass da auch die beste Mannschaft spielt. Die Situation ist ja jetzt die, dass theoretisch sich beide Vereine auf ein Unentschieden einigen könnten. Das würde für beide reichen für die Zwischenrunde. Das kann dann eben auch in dem neuen Champions-League-Modus mal passieren, ne, am letzten Spieltag. Ich gehe trotzdem nicht davon aus, dass es jetzt unbedingt ein Spiel wird, in dem eine der beiden Mannschaften darauf setzen wird, von Anfang an auf ein Unentschieden zu gehen. Also da muss Stuttgart schon alles raushauen, um da auch was zu holen. Wäre wichtig für sie. Daher die beste Mannschaft gegen Paris auf jeden Fall auf dem Platz. Und das könnte dann am Wochenende gewisse Rotation geben. Ja. Ich habe gerade mal beim Buchmacher geschaut. Weißt du, was das wahrscheinlichste Ergebnis ist? Laut Buchmacher bei diesem Ding oder laut dem Buchmacher, wo ich es geguckt habe. Unentschieden hat die niedrigste Quote. Ja, mit 2,55. Und dann kommt PSG. Wichtig für sie, daher die beste Mannschaft gegen Paris auf jeden Fall auf dem Platz. Und das könnte dann am Wochenende gewisse Rotation geben. Ja. Ich habe gerade mal beim Buchmacher geschaut. Weißt du, was das wahrscheinlichste Ergebnis ist? Laut Buchmacher bei diesem Ding oder laut dem Buchmacher, wo ich geguckt habe. Unentschieden hat die niedrigste Quote. Ja, mit 2,55. Und dann kommt PSG-Sieg mit 2,6 und Stuttgart hat 3,5. Da, wo ich jetzt gerade mal interessehalber geguckt habe. Ja, ich bin wirklich gespannt, ob es da die Schande von Stuttgart gibt. Ja, meistens läuft das ja so, ich glaube, erstmal die ersten 60 Minuten geben alle alles, wenn es dann noch unentschieden steht, ja, nach einer Stunde, dann könnte es so langsam kritisch werden, dass dann, ja, dass man so ein bisschen vorsichtig wird, ob man jetzt noch was macht. Ne? Das sehe ich, also, sehe ich genauso, ja. Ja, also mal schauen. Bin gespannt auf die Partie. Ja, ich glaube, eine aktive Absprache wird es da nicht geben. Nee, also wenn ne, die älteren Semester sich damals dran erinnern können, Deutschland gegen Österreich, das war ja wirklich ein komplettes Ballgeschiebe. War doch gegen Österreich, meine ich, ne? Schande, ja, ich glaube. Schande von Giron, ja, ja, nicht die Schmach von Cordoba, ja, aber ja, da hat, ja, man sich geeinigt und das war einfach, wenn, das war sogar ein 2-2 oder ein 3-3 oder so, ne? Das war genau, so, ja, meine, da sind aber irgendwann ab einem gewissen Punkt ist dann, ja, allen das Risiko zu hoch, jetzt nochmal zu sehr, ja, nach vorne zu spielen. Also, ja, mal schauen. Genau, es war gegen Österreich, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, bei der WM 1982. Ja. Dann kommen wir wieder ins Jahr 2025 zurück. Also wie gesagt, auf ein paar Positionen in Stuttgart gibt es jetzt ein klares Bild durch die Sperren. Klar ist eben, Alda Kiel in der Innenverteidigung ist inzwischen sowieso auf Augenhöhe mit Rouault und Chabot. Und jetzt aufgrund der Chabot-Sperre ist er dann auch wieder im Team, bleibt drin. Und im Mittelfeld dürfte Keitel dann auch den gesperrten Carrasso ersetzen. Das ist dann auch ziemlich sicher. Theoretisch auch Mio, der wieder zurück ist. Das wäre dann eine sehr offensive Variante in der Zentrale, aber generell in der Offensive, daher sind die Optionen halt zahlreich. Leveling, Rieder, Demirovic, Mio, alle, die zuletzt nicht dabei waren oder auf der Bank saßen, ebenfalls Startelf-Kandidaten. Also da könnte es dann auch zwischen dem Paris-Spiel und dem Gladbach-Spiel eine gewisse Rotation geben, müsst ihr ein bisschen im Auge behalten. Wer jetzt durchspielt gegen Paris, der ist dann vielleicht jemand, der mal eine Pause bekommt oder wer nicht überzeugt unter der Woche. Das könnt ihr dann mal, ja, müsst ihr euch ein bisschen selber überlegen, wem ihr da das Vertrauen schenkt. Auf Gladbacher Seite fehlt Honorar weiter verletzt. Itakura ist dafür wieder dabei, nachdem er in der Vorwoche wegen eines Infekts gefehlt hatte. Fraglich Player, der war auch nicht dabei letztes Mal mit muskulären Problemen, hat zu Wochenbeginn noch nicht trainiert. Daher könnte es knapp werden für ihn mit dem Kader oder ja auf jeden Fall mit der Startelf können wir schon von ausgehen, dass das eher nichts wird. Ja, wir müssen mal Dieter Hecking fragen, wie die Situation ist bei Alassane Player. Ja. Stimmt, er verfolgt das ja sehr stark. Ja. Ja. Also wer es nicht mitbekommen hat, Dieter Hecking hatte auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in Gladbach gesagt, dass er davon ausgeht, dass Player ausfällt, während die Gladbacher da noch ein riesen Brimborium rumgemacht haben. Aber die sollen mal schön leise sein, ne? Mit Franck Honorat, wo sich jetzt doch rausstellt, dass der Fuß gebrochen ist, ne? Und wochenlang irgendwie nicht richtig rausgekommen sind mit der Sprache. Und jetzt heißt es, frühestens im Februar kann er überhaupt wieder auf dem Platz stehen, ne? Das ist schon sehr interessant. Ja, ja. So läuft das manchmal. Ja. Hack würde ich noch kurz erwähnen, auch der war noch leicht angeschlagen. Der sollte aber fit sein am Wochenende und wieder starten können. Kleines Transfer-Update auch aus Gladbach. Für den kommenden Sommer hat man schon einen neuen Innenverteidiger verpflichtet. Kevin Dix kommt vom FC Kopenhagen. Ja. Flo und ich freuen uns bereits auf viele kindische Wortspiele. Dann ja, auch Dix und Schwanschara in einer Mannschaft. Ne? Ja, Hohnsack kann man auch noch mal dazu nehmen, ja, vielleicht. Dass wir, ja. Ja, also wir haben einen leichten Humor. Also alles, ja, was so ein bisschen so kind, was so klingt, ja, ist für uns einfach lustig. Was ja, ja, ja, ja. Gerüchte gibt es aber auch noch um Abgang von Stefan Leiner, der mit Clubs aus seiner Heimat Österreich in Verbindung gebracht wird. Er wurde auch zitiert, er hat keine Lust, ein halbes Jahr auf der Bank zu sitzen. Daher scheint es so, als würde Leiner da etwas forcieren noch im Winter. Dann gäbe es aber auch nochmal Bedarf, einen Nachfolger zu verpflichten. Mal schauen. Gladbach mit einem ja, 3-0 Heimsieg gegen Bochum, deutlich und souverän zuletzt. Das ist wichtig für die Stimmung im Gladbacher Lager. Man könnte jetzt auch einfach sagen, dann spielt doch die gleiche Elf noch einmal. Allerdings ist ja eben Itakura, der beim letzten Mal ausgefallen war, im Normalfall gesetzt eigentlich. Sollte Friedrich wohl wieder auf die Bank verdrängen? Oder vielleicht ist Seoane so nett und lässt Friedrich nochmal starten? Ich glaube es aber eher nicht. Ich glaube, Itakura wird wieder reinkommen. Am Rest des Teams sehe ich jetzt keinen großen Anlass für Wechsel. Das heißt, Sander und Netz sitzen erstmal wieder auf der Bank. Ein Player, der gefehlt hat und wahrscheinlich eben noch nicht so weit ist, auch eben dann einer nur für die Bank im Moment. Player sitzt aber natürlich Chanchara im Nacken. Also wenn er fit wird, verdrängt er ihn auch wieder dann in den nächsten Wochen. Das ist auch ziemlich klar. Zu empfehlen hätte ich bei Stuttgart Keitel und Aldakil. Keitel 1,65, Aldakil 3,48 haben eben für dieses Spiel ihren Startplatz ziemlich sicher und Aldakil auch darüber hinaus mit guten Chancen auf viele Einsätze könnte seinen Stammplatz da behalten in der Innenverteidigung, könnte ich mir vorstellen. Bei Gladbach habe ich lang drauf geschaut. So richtig ist mir keiner ins Auge gesprungen, den ich da herausheben möchte. Die Leute, die richtig was können, die sind auch entsprechend teurer, die kennt ihr alle. Hack ist da noch der günstigste mit 6,8 von denen, wo man sagt, das sind die richtig guten Gladbacher, auf die man eigentlich immer zählen kann. Ja, wie geht's aus, ist die Frage. Ich sage in diesem Fall, der Heimsieg von Gladbach bleibt dann auch erstmal das einzige Erfolgserlebnis und dieses Spiel gewinnt Stuttgart mit 2-1. Ja, ich glaube hier auch an den VfB, bin hier aber bei einem 3-1 Heimsieg. Und damit gehen wir weiter und zwar nach... auf die man eigentlich immer zählen kann. Ja, wie geht's aus, ist die Frage. Ich sage in diesem Fall, der Heimsieg von Gladbach bleibt dann auch erstmal das einzige Erfolgserlebnis und dieses Spiel gewinnt Stuttgart mit 2-1. Ja, ich glaube hier auch an den VfB, bin hier aber bei einem 3-1 Heimsieg. Und damit gehen wir weiter und zwar nach München zum Tabellenführer. Der FC Bayern hat als einziges Team in diesem Jahr bislang alle Bundesliga-Partien gewonnen und damit jetzt auch 6 Punkte Vorsprung auf den zweiten Platz. Das ist der größte Vorsprung eines Tabellenführers in dieser Saison bislang. Und ich habe diese Statistik aus einem einzigen Grund reingenommen, ja, weil die Bayern nämlich so spät in dieser Saison, wenn sie da in Führung gelegen haben, ja, 6 Punkte oder mehr. Erst ein einziges Mal sind sie nicht Meister geworden, Tim. Ja, klar, Andi Herzog, wir erinnern uns, 1993, ja, Werder, die Bayern weggefiedelt mit 4-1. Ich erinnere mich, ich war damals 6 Jahre alt, ja. Ich erinnere mich noch ganz deutlich. Richtig, also die Bremer haben 1993 die Bayern noch abgefangen, obwohl die Bayern da 6 Punkte Vorsprung hatten zu diesem Zeitpunkt. Bayern jetzt noch stoppen könnten. Ja, und dazu wird es nicht kommen. Die Kieler, aber auch immerhin aus den letzten 5 Spielen, 7 Punkte geholt, 2 Siege, 1 Remis. Das kann sich absolut sehen lassen. Damit genauso viele Punkte aus den letzten 5 Spielen wie an den ersten 14 Spieltagen. Also bei den Kielern geht's aufwärts, Schein angekommen in der Bundesliga. Schauen wir aufs Personal bei den Bayern. Davis, Muskelfaserriss, wird noch ein bisschen länger fehlen. Peretz ebenfalls immer noch raus und auch Ito, den wir noch gar nicht gesehen haben im Bayern-Trikot. Da deutet sich jetzt eine Rückkehr ins Teamtraining an, aber bis er dann wirklich eine vollwertige Alternative ist, dann wird es noch so ein bisschen dauern. Außerdem fragt dich Eric Dier, der mit einer Erkältung mit dem Training aussetzt und Goretzka, der ja mit einer Zerrung ausgewechselt werden musste am Wochenende. Dementsprechend Heimspiel gegen Kiel, Goretzka mit einer Zerrung, würde mich regelrecht schockieren, wenn Goretzka in der Startelf stehen würde gegen Kiel, wo man jetzt nicht davon ausgeht, dass nach der Champions League, in der die Münchner auf jeden Fall gewinnen müssen, wenn sie noch ihre Restchance nutzen wollen, in die Top 8 zu kommen und damit eben diese Playoff-Runde zu vermeiden, die ja 2 weitere Spiele bedeuten würde. Also in der Champions League ersten 8 direkt im Achtelfinale und Platz 9 bis 24 spielen dann in den Playoffs. Da gibt es dann eine Setzliste, der 9. und der 10. Die spielen entweder gegen den 24. oder 23. Es werden da immer so Paare gebildet. Dementsprechend auch hier durchaus wichtig, eine höhere Platzierung einzunehmen. Wobei auch zum Beispiel Manchester City im Moment noch relativ weit unten in dieser Champions League zu finden ist, die will man dann vielleicht nicht unbedingt in den Playoffs haben. Aber es ist schwierig. Bei einem Remis Stuttgart gegen Paris könnten die auch ziemlich weit unten dann sein, ne? Paris? Ja, glaube ich. Ja, ich glaube, vor Paris haben die Bayern aber nicht so viel Sorge, ja, würde ich tippen. Aber will man vielleicht trotzdem nicht. Aber klar ist, in dieser Woche Fokus liegt auf der Champions League, auch wenn dann nur in Anführungszeichen Bratislava kommt nach München. Trotzdem, dieses Spiel muss gewonnen werden und dann erwarte ich eine höllische Rotation am Wochenende gegen Kiel. Also gerade in der Offensive, da ist im Prinzip alles möglich, bis auf Matistel. Ja, das offensichtlich nicht und der Franzose hat jetzt wohl auch die Konsequenzen daraus gezogen und gesagt, er möchte die Bayern gerne verlassen. Und da muss man sehen, ob es jetzt da im Winter eine Möglichkeit gibt. Ich könnte es mir gut vorstellen, dass Tell eben die Münchner noch verlässt, weil das kann ja nicht sein Anspruch sein. Alle dürfen mal spielen, nur er nicht, so ungefähr, hat man so ein bisschen das Gefühl. Und daran wird sich jetzt auch nichts ändern. Aber ich denke, Kane, der ist vorne ein Fixpunkt. Ja, das haben wir eigentlich ganz selten gesehen, nur dass er rausgeht, glaube ich auch eigentlich dran, dass er dann gegen Kiel beginnt. Aber die drei Positionen dahinter, ja, da müssen wir vielleicht mal schauen, wie es gegen Bratislava aussieht und dann unsere Schlüsse ziehen. Aber das ist nicht so einfach. Auf der anderen Seite, ach so, und vielleicht noch Rechtsverteidiger, da hat letzte Woche Kimmich gespielt, eben aus Personalnot geboren, dass Leimer auch gesperrt gefehlt hat. Leimer ist jetzt wieder da. Ich glaube, dass Kimmich auch wieder ins Mittelfeld rücken wird jetzt. Die Frage ist dann, wer Rechtsverteidiger spielt. Auch Sascha Boy steht nämlich wieder zur Verfügung und Josip Stanisic auch. Also da ist auch auf der Rechtsverteidigerposition einiges möglich bei den Bayern. Bei den Kielern, die müssen auf den gesperrten Remberg verzichten. Außerdem Eras, Johansson, Bernhardsson, Schulz und Kleine Bekel verletzt. Bernhardsson Riss des Haltebandes der Patellasehne. Das hört sich relativ schmerzhaft an und es wird auch sehr lange dauern, bis Bernhardsson wieder dabei ist. Das ist natürlich ein ziemlicher Schlag für die Kieler. Außerdem Maschino krank, nicht im Training derzeit. Da müssen wir die Woche abwarten, ob er dann am Wochenende zur Verfügung steht. Der Punkt in Wolfsburg war glücklich, das muss man schon sagen. Wolfsburg war die bessere Mannschaft, trotzdem wichtig. Eichhörnchen-Taktik, ja, den nächsten Zähler mitgenommen. Jetzt muss Rapp umstellen durch die Rehmberg-Sperre, aber ich glaube schon, dass vor allen Dingen das Ziel ist, nicht unter die Räder zu geraten in München. Eine Alternative für Rehmberg, das wäre Holtby, der ist nämlich gerade von seiner Rotsperre zurück, könnte quasi 1:1 reinkommen. Gigovic und Rosenboom sind Alternativen zu Knutzen und Jaworczyk. Und wenn Maschino nicht kann, dann stünde Skripski bereit, der aufgrund seines Tempos durchaus auch dazu geraten in München. Eine Alternative für Rehmberg, das wäre Holtby, der ist nämlich gerade von seiner Rotsperre zurück, könnte quasi 1:1 reinkommen. Gigovic und Rosenboom sind Alternativen zu Knutzen und Jaworczyk. Und wenn Maschino nicht kann, dann stünde Skripski bereit, der aufgrund seines Tempos durchaus auch anderweitig eine Startelf-Chance hätte, aus meiner Sicht. Denn ich glaube schon, dass die Kieler das sehr drauf mal lange Bälle spielen und gucken, was passiert, drauf auslegen werden. Ja, vermutlich nicht viel offensiv, ja, weil die Bayern in der Bundesliga einfach sehr, sehr wenig zulassen. Deswegen würde ich auch gar nicht viel länger drauf eingehen, auf die Kieler Aufstellung, weil wenn ihr es vermeiden könnt, würde ich keinen Kieler aufstellen an diesem Wochenende. Ja. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen bei den Bayern. Ich habe die Situation auf rechts angesprochen. Sascha Boy, 3,12 Millionen, könnt mir wirklich vorstellen, dass er jetzt gerade so ein Heimspiel gegen Kiel liest sich erstmal so, dass man denkt, das ist eine gute Partie, um vielleicht Boe nochmal zu bringen. Es könnte natürlich auch Stanisic sein, der ist aber schon über 8 Millionen. Ja, der Marktwert hochgehen, das könnt ihr machen. Mathys Tel, 3,28 Millionen, wechselt er innerhalb der Liga, dann wird dieser Marktwert explodieren. Ja, die Unsicherheit haben wir, wir wissen erstmal gar nicht, wechselt er überhaupt? Und dann ist die Frage, wechselt er innerhalb der Bundesliga? Ja, also im Moment wird Chelsea gehandelt, aber es ist sehr, sehr unklar, was da eigentlich konkret und was passieren kann. Eine Laie innerhalb der Bundesliga zu einem Verein, weiß ich nicht, der Kategorie Wolfsburg, wäre durchaus was, was ich mir vorstellen könnte. Wie wäre denn Tell eigentlich als Malenersatz, Tim? Wäre ja auch eine Möglichkeit. Ich glaube, es ist die falsche Seite, ne? Aber ich glaube, er spielt lieber links. Ja. Wir bräuchten einen für rechts, weil links ist Herr Gittens gesetzt. Aber im Gespräch war er tatsächlich, ne? Also ich habe zumindest immer gelesen, dass, glaube ich, Stuttgart und Dortmund irgendwie interessiert werden, obwohl Stuttgart halt auch sehr große Auswahl in der Offensive hat. Ja. Keine Ahnung, aber ich würde ihn nehmen für ein halbes Jahr, ne? Klar. Ja, 3,28 Millionen. Also das würde ich, wenn er im Moment auf dem Marktwert ist, würde ich auf jeden Fall machen. Klar, Risiko ist da, er geht ins Ausland. Ist jetzt Ist jetzt natürlich auch wieder realistischer, weil der BVB im Moment kein direkter Konkurrent der Bayern ist. Ja. Dementsprechend könnte man das für ein halbes Jahr vielleicht sogar machen. Ja, ja, absolut. Thomas Müller finde ich auch interessant, 5,2 Millionen. Vielleicht ist dieses Kiel-Spiel auch was, wo Kompanie dem alten Veteran nochmal Zuckerli zuwirft. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Es ist ein Risiko dabei, aber wenn eine Startelf steht für 5,2 Millionen Heimspiel gegen Kiel, dann seid ihr sehr zufrieden, wenn ihr Thomas Müller geholt habt. Auf der anderen Seite, bei Kiel würde ich nur perspektivisch kleine Bekel, 170.000, also praktisch zum Minimum. Es dürfte eigentlich nicht mehr allzu lange dauern. Er ist eigentlich absoluter Stammspieler gewesen. Und wenn ich sehe, dass ein Komenda, meine zweite Empfehlung, 620.000, im Moment in der Dreierkette Stamm spielt, dann kann man sagen, dürfte es nicht lange dauern, bis kleine Bekel seinen Platz wiederbekommt. Für 170.000 da einfach mal reingehen, habt ihr nichts zu verlieren. Das finde ich gut. Und bei Komenda kann man es eben mittelfristig machen, wenn er da seinen Platz behält für 620.000. Ja, dann finde ich es auch gut. Aufstellen bitte nicht an diesem Wochenende, denn ich bin hier beim 4-0 für die Bayern. Ich gehe noch einen höher. Ich sage 5-0 Bayern. Klare Sache. Ja, ja. Also wir haben beide wenig Hoffnung für die Störche. Ja, und jetzt kommen wir zu deinem BVB. Wir haben ihn im Vorbeigehen schon das eine oder andere Mal hier angesprochen, Tim. Selten im positiven Kontext, muss ich zugeben. Jetzt leider, ist Dortmund in Heidenheim zu Gast. Heidenheim in dieser Bundesliga-Saison 13 Niederlagen schon. Das sind schon mehr als in der kompletten Vorsaison. Die Dortmunder wiederum, die warten auf den ersten Bundesliga-Sieg 2025, sind auf Platz 11. Das ist die schlechteste Platzierung seit 10 Jahren, und zwar zu jedem Zeitpunkt der Saison. Also es ist lange, lange her, dass man den BVB außerhalb der Top 10 gesehen hat in der Bundesliga. Jahrestabelle, logisch, wenn man noch nicht gewonnen hat, nur einen Punkt gehabt hat. Das ist im Moment Platz 18 für den BVB. Und jetzt Gutes oben gegen Heidenheim. Heidenheim ist der einzige aktuelle Bundesligist, gegen den Dortmund noch nie verloren hat. Ja, also zumindest sollte es doch mit einem Punkt in Heidenheim, damit kann man ja auswärts einen Punkt mitnehmen, damit muss man ja leben, denke ich mal ganz gut. Tim, du wirst uns mal einstimmen auf diese Partie. Ja, weiß ich nicht, ob ich das so unterstützen kann, aber reden wir erstmal über Heidenheim. Da fehlt weiterhin Dorsch, das ist klar, der ist noch ein bisschen raus. Hohnsack auch noch fraglich, und bei Nihus habe ich noch nichts finden können, der ist schon länger im Aufbautraining, wann es wieder für den Kader reicht, ist offen. Ja, Heidenheim mit 4 Punkten ins neue Jahr gestartet. Das hat kurzzeitig Hoffnung gemacht, dass es jetzt wieder bergauf geht. Aber dann gab es 2 Niederlagen gegen direkte Konkurrenten in Serie. 0-2 gegen St. Pauli, 1-2 in Augsburg. Die Lage bleibt also höchst prekär. Jetzt könnte man fast böse sagen, es kommt aber ein dankbarer Gegner, der ja auswärts eh nicht so gut ist. Also mal schauen. Aber bei den Heidenheimer muss man sehen, es gab zuletzt 4 Wechsel an der Startformation. Jetzt sind natürlich nach der nächsten Niederlage auch erneute Umbauarbeiten möglich. Pieringer würde ich da als erstes sehen, Scienza und Conte, alles Startelf-Kandidaten in der Offensive. Die Defensive, denke ich, kann so stehen bleiben, da wird man nicht viel dran ändern müssen. Transfer-News habe ich jetzt keine gesehen aus Heidenheim, nachdem man Maloney abgegeben hat und mit dem Stammkeeper Kevin Müller eine Verlängerung hinbekommen hat, war ansonsten jetzt nicht viel. Mal gucken, ob da auf den letzten Drücker noch was passiert. Gerade jetzt eben ohne Maloney und Dorsch ist ja die Defensive, denke ich, kann so stehen bleiben, da wird man nicht viel dran ändern müssen. Transfer-News habe ich jetzt keine gesehen aus Heidenheim, nachdem man Maloney abgegeben hat und mit dem Stammkeeper Kevin Müller eine Verlängerung hinbekommen hat, war ansonsten jetzt nicht viel. Mal gucken, ob da auf den letzten Drücker noch was passiert. Gerade jetzt eben ohne Maloney und Dorsch ist ja im zentralen Mittelfeld ist ein bisschen enger die Lage. Also mal gucken, ob da noch auf den letzten Drücker was gemacht wird. Die Frage, also in Dortmund stellen sich viele Fragen. Erstmal das Personal, Schlotterbeck, rote Karte gesehen, also gegen Bremen haben wir schon drüber geredet, wird 2 Spiele fehlen. Metscher wird noch länger fehlen, der hat eine Bänderverletzung, das dauert einige Wochen, wie lange weiß man nicht genau. Und Niklas Süle hat noch Trainingsrückstand. Auf die Metscher-Verletzung hat der BVB also reagiert, indem er Salih Özcan von seiner Leihe aus Wolfsburg zurückbeordert hat. Dort hat er sich nicht durchsetzen können. Ich habe mich da auch eh gefragt, der Kicker hat das Thema jetzt auch aufgemacht, was wollte man eigentlich mit Özcan? Ich habe damals auch schon gedacht, Wolfsburg hat eigentlich ganz gut viele Spieler in der Zentrale. In Dortmund hat er jetzt eigentlich sogar bessere Aussichten, jetzt nach der Verletzung von Nemeca spielen zu können. Ja, ist natürlich ein Amt. Wer wird der neue Trainer? Kommt Kovac? Wenn ja, kommt er wie lange? Wird er Übergangstrainer oder langfristige Lösung? Muss der Kaderplaner Mislintat gehen? Kann er sich noch mit Kehl zusammenraufen, sinnvolle Verstärkungen bis Montag holen? Wen bekommt der BVB überhaupt? Und ja, über was haben eigentlich Watzke und Ricken mit Ralf Rangnick in Salzburg geredet? Das sind alles so Fragen, die beim BVB jetzt gerade sich außersportlich so tun. Wichtig wäre aber jetzt in allererster Linie mal, dass mal ein überzeugender Heimsieg in der Champions League schon gelingt gegen Donetsk und die Mannschaft wieder in die Spur kommt. Aber man weiß es im Moment einfach nicht. Was man sagen kann, ist, wenn Anton wieder fit ist, wonach es aussieht, hat er letztes Mal einen Kurzeinsatz bekommen, dann wird er den gesperrten Schlotterbeck ersetzen. Und für Nemeca ist Sabitzer der Kandidat. Der kam auch rein im letzten Spiel, als Nemeca raus musste. Ansonsten tippe ich aber darauf, dass Thulberg, falls er am Wochenende noch auf der Bank sitzt, die Mannschaft dann auch so ein bisschen einspielen lässt und nur diese beiden Positionen verändert, die er verändern muss. Außer Adeyemi geht noch, aber danach sieht es nicht aus. Die neueste Meldung ist, dass er keine Lust hat, nach Neapel zu gehen, obwohl die einen für den BVB angemessenes Angebot gemacht haben. Aber er möchte lieber bleiben, weil Neapel ist jetzt auch keine riesige Verbesserung für ihn. Natürlich kann auch das Champions-League-Spiel noch weitere Erkenntnisse bringen, kann sich auch noch wer verletzen. Das müsst ihr auch im Auge behalten. Ansonsten ist das beim BVB aber so der Stand der Dinge. Ich bin gespannt, ob es noch in den nächsten Tagen Verstärkungen gibt. Es wäre aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr dringend nötig. Und ich könnte es auch kaum verstehen, wenn man es nicht schaffen würde, am Ende eine Verstärkung zu bringen, weil alles so ja von vornherein klar war, was die Problemzonen sind. Und nach dem 3.2. muss da ja sowieso was passieren. Klar ist, es hieß ja, dass sich Mislintat und Kehl jetzt nochmal zusammenraufen sollen und diese Transferperiode über die Runden bringen. Dann wollen wir nochmal gucken, wie das denn funktioniert. Aber mit Sicherheit wird Mislintat dann auch bald seinen Job verlieren. Wenn man eigentlich es nicht schafft, jetzt noch Verstärkung zu holen, dann müsste man eigentlich wirklich von beiden trennen, weil die Frage ist, wozu hat man zwei Kaderplaner, wenn sie keinen Kader planen? Aber es ist, wie es ist. Ich bin sehr gespannt, was die nächsten Tage bringen. Ja, ich auch. Was Empfehlungen angeht, bei Heidenheim würde ich auf Franz Kretzig weiter setzen, auch bei 4,68 noch. Finde ich, ist immer noch einer mit viel Potenzial, gerade offensiv. Kann man riskieren. Kerber für 1,3, Schöppner für 4,0 scheinen jetzt auch den Stammplatz oder die Stammplätze auf der Doppelsechs erstmal sicher zu haben, wo Dorsch ausfällt und Maloney weg ist. Daher das auch zwei Empfehlungen. Bei Dortmund ist Sabitzer jetzt wichtig durch den Nemeca-Ausfall, 4,4 Millionen. Den ist eigentlich auch ein guter. Also Sabitzer mag ich eigentlich, der hat letzte Saison auch viele gute Spiele gemacht, mit einem tollen Tor den BVB da auch ins Champions League Halbfinale geschossen. Das ist jemand, wo ich glaube, der muss eigentlich mehr spielen. Ich hoffe, dass das unter Thulberg oder einem anderen Trainer dann jetzt auch passiert. Unter Sahin war er ja eher, ich glaube auch aufgrund der öffentlich geäußerten Kritik an seiner Offensivposition zu Saisonbeginn dann irgendwie nicht mehr so gefragt. Aber für 4,4 Sabitzer jetzt eine gute Option. Özkan, ja, 900.000 kostet er. Da er in Dortmund bessere Chancen hat, sogar mal zu spielen als in Wolfsburg, wird er auch im Wert steigen erstmal. Könnt ihr auch mal machen. Mal gucken, ob ihr noch ein bisschen Geld mitnehmt. Wenngleich er natürlich eher kein Stammspieler oder einer wird, der jetzt richtig durchstartet. Das muss man auch bedenken. Ja, was soll man da tippen? Ich hab mich dann doch durchgerungen, auch wenn der BVB so viel Fragezeichen aufgibt, zu sagen, das wird in Heidenheim ein Sieg und zwar ein knapper 2-1. Ja, ich bin sogar beim 2-0. Ja, also, ich denke, dass Heidenheim auch genug eigene Probleme hat und das hilft dem BVB weiter. Das wäre meine Einschätzung. Ich hoffe es für dich. Ich hoffe, du hast recht. Ja. Kommen wir zur nächsten Partie. Der VfL Bochum empfängt den SC Freiburg. Die Bochumer zu Hause seit 3 Bundesligaspielen ungeschlagen. 7 der 10 Punkte in dieser Saison haben sie aus den letzten 3 Heimspielen geholt. Also dementsprechend, daran kann man schon erkennen, wie wichtig diese Partie für den VfL Bochum ist. Jetzt kommt Freiburg, die haben die letzten 3 Bundesligaspiele alle verloren. 4 Niederlagen in Folge gab es zuletzt vor fast 6 Jahren. Also ist ein bisschen ungewöhnlich aus Freiburger Sicht, die erstmals in dieser Saison in der unteren Tabellenhälfte stehen. Aber was Mut macht, aus Sicht der Breisgauer, sie haben die letzten 6 Bundesliga-Duelle gegen Bochum alle gewonnen. 7 Siege in Serie gegen einen Club. gab es für die Freiburger noch nie in der Bundesliga-Historie. Es wäre also ein neuer Clubrekord, sollte ein Auswärtsdreier gelingen. Wenn wir aufs Personal schauen, dann muss man erstmal sagen, da kann Wellenhälfte stehen. Aber was Mut macht aus Sicht der Breisgauer, sie haben die letzten 6 Bundesliga-Duelle gegen Bochum alle gewonnen. 7 Siege in Serie gegen einen Club gab es für die Freiburger noch nie in der Bundesliga-Historie. Es wäre also ein neuer Clubrekord, sollte ein Auswärtsdreier gelingen. Wenn wir aufs Personal schauen, dann muss man erstmal sagen, da kann Dieter Hecking aus dem Vollen schöpfen. Deswegen hat er auch wahrscheinlich die Zeit, sich damit zu beschäftigen, wer beim Gegner ausfällt. Ja, er muss mit seiner eigenen medizinischen Abteilung, muss er kaum sprechen. Ja, kann das beim Gegner irgendwie ausknobeln. Bei ihm sind einfach im Moment, Stand jetzt Mittwoch, alle Mann an Bord. Was natürlich positiv ist aus Hacking-Sicht. Man muss jetzt sehen, wie sie mit dem Druck umgehen. Weil wenn man auf die Tabelle schaut, klar weiß man noch nicht, was ist mit diesem Union-Spiel im Moment. Hat Bochum da einen Punkt raus, es könnten aber noch 2 mehr werden und dann ist man voll in der Verlosung für den Relegationsplatz. Wäre man auch so, wenn man eben dieses Spiel gewinnt. Ordetz war nicht dabei in Gladbach, ist jetzt aber wieder fit und dürfte Medic ersetzen in der Dreierkette. Da geben Boadu, also einer der beiden, wird es werden vorne im Bochumer Sturm und ansonsten die 11, die auch in Gladbach begonnen hat. Auf Freiburger Seite Kübler mit einer Gelbsperre nicht mit dabei. Tschre und Ogbus sind verletzt. Ansonsten sind alle an Bord. Gegen die Bayern, das sieht man ja nur durchaus häufiger, hat sich Julian Schuster ein bisschen was einfallen lassen, hat die alte Achse auf der linken Seite mit Günther und Grifo, die mehr für Spielkultur steht, geopfert. Und Makengo und Röhl, von denen er sich vermutlich mehr Tempo versprochen hat. Röhl hat natürlich auch Spielkultur, das will ich ihm nicht absprechen. Aber das hat nicht so richtig funktioniert. Ich glaube jetzt auch einfach bei einem Auswärtsspiel in Bochum, da sind Günther und Grifo dann wieder in der ersten Elf. Die Frage ist, wer Kübler ersetzt. Sildilia wäre nominell der Rechtsverteidiger, der da hinten dran ist. Aber Schuster hat wenig Vertrauen in ihn gezeigt bislang in dieser Saison. Ich könnte mir vorstellen, weil er sowieso ein Luxusproblem in der Abwehr hat, mit Rosenfelder, Lienhardt und Ginter. Ja, Ginter nicht in der ersten Elf gewesen gegen die Bayern, sondern Rosenfelder und Lienhardt haben da gespielt. Könnte mir vorstellen, dass er es löst, indem er Rosenfelder, der das Tempo dafür auf jeden Fall hat, auf die Rechtsverteidigerposition schiebt. Und das wäre sogar was, wenn das funktioniert, vielleicht sogar eine Dauerlösung. Also halte ich nicht für ausgeschlossen. Ich bin sehr gespannt und das müssen wir auf jeden Fall im Auge haben, wer in Bochum auf der Rechtsverteidigerposition beginnt für den SC Freiburg. Im Angriff, da hat Schuster auch irgendwie so die ideale Besetzung nicht gefunden. Zuletzt häufig Höhler, der aber auch nicht wirklich nachhaltig für sich Werbung machen konnte. Zwischendurch durfte auch nochmal Adamu. Und dann gibt's ja auch noch das Gregal, also Michael Gregoritsch da vorne. Einer der drei wird beginnen. Tendenz von mir fast Richtung Adamu, der zwischendurch auch schon mal unumstritten war, viele Sachen gut macht, nur halt das mit dem Tore schießen. Ja, vielleicht bekommt er nochmal eine Chance, das wäre so mein Tipp, aber insgesamt schwierig vorherzusagen. Osterhage oder Höfler, der Nebenmann neben Eggestein. Da wäre Osterhage eher mein Tipp. Würde auch bedeuten, wenn Röhl drin bleibt und Grifo wieder reinkommt, dass dann wohl Ehren Dingschi auf die Bank muss. Das wäre mein Tipp zur Freiburger Aufstellung. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Matthäus Bero, 3,74, richtig stark gewesen vor seiner Sperre. Da würde ich reingehen, genauso wie bei Boadu, 4,58 Millionen. Freiburg ist im Moment nicht so gut drauf. Ich könnte mir vorstellen, dass die Bochumer hier ein ganz gutes Spiel machen, um Boadu noch zu einem recht guten Marktwert zu haben. Ist auf Freiburger Seite wäre jetzt für mich die Zeit, mal wieder in Adamu zu investieren, 3,05 Millionen. In der Hoffnung, dass er sich den Stammplatz holt und dann auch einfach die Ketchupflasche mal aufgeht und er anfängt, Tore zu schießen. Risiko ist da, klar, wir wissen nicht, wie es mit dem Stammplatz aussieht, aber ein Stürmer für 3 Millionen, der zumindest die Chance hat, da sich zu etablieren, das finde ich auf jeden Fall ganz interessant. Und Rosenfelder ist immer noch sehr günstig, 1,77 Millionen, auf jeden Fall holen. Unabhängig von dieser Partie hat gespielt vor Ginter, ist also auf dem Weg, sich einen Stammplatz zu holen, unabhängig davon, wie die Personalsituation ist. Jetzt wäre es möglich, dass er mal auf rechts spielt. Da müssen wir einfach mal schauen, wie das funktioniert. Ja, also dementsprechend würde ich bei Rosenfelder auf jeden Fall reingehen. Kommen wir zu meinem Tipp. Ich bin hier bei einem Heimsieg. Die Freiburger taumeln im Moment so ein bisschen und Bochum ist zu Hause gut. Ich hatte sie letztens schon für einen Sieg gegen Leipzig. Das hat nicht ganz geklappt, aber immerhin einen Punkt geholt. Jetzt, glaube ich, werden es zwei mehr. Es gibt ein 2-1 für den VfL gegen den Sportclub. Ja, ich habe auch so meine Zweifel, was Freiburg angeht in dieser Partie, obwohl Bochum eigentlich ja eine der schwächsten Mannschaften der Liga ist, aber ich sage trotzdem, es reicht auch nicht für einen Sieg, für keinen der beiden, es wird ein 1-1. Okay, letzte Partie am Samstagnachmittag, der FC St. Pauli empfängt den FC Augsburg. Der FC St. Pauli zuletzt erstmals in dieser Bundesliga-Saison zwei Partien in Serie gewonnen, 2-0 in Heidenheim und dann zu Hause ein 3-0 sogar gegen Union Berlin. Tabellenführer der Rückrundentabelle, klar, nach zwei Spieltagen, aber trotzdem gut und auch in der Gesamttabelle hoch auf Rang 13, beste Saisonplatzierung für das Blessin-Team und vor allen Dingen hat man doch jetzt 6-Punkte-Puffer auf Heidenheim und der ist ja da, unabhängig davon, ob Bochum und dann zu Hause ein 3-0 sogar gegen Union Berlin, Tabellenführer der Rückrundentabelle, klar, nach zwei Spieltagen, aber trotzdem gut und auch in der Gesamttabelle hoch auf Rang 13, beste Saisonplatzierung für das Blessin-Team und vor allen Dingen hat man doch jetzt 6-Punkte-Puffer auf Heidenheim und der ist ja da, unabhängig davon, ob Bochum jetzt 10 oder 12 Punkte hat in der Tabelle. Also das sieht richtig, richtig gut aus mit dem Projekt Klassenerhalt für den FC St. Pauli. Jetzt kommt Augsburg, die könnten gleich zwei Bundesliga-Club-Rekorde einstellen. 4 Siege in Folge und 3 Auswärtssiege in Folge. Das hätten sie beides, wenn sie gewinnen würden am Millerntor. Schauen wir aufs Personal bei St. Pauli. Warte ganz kurz, da ist noch was ganz Wichtiges, was du vergessen hast. Das ist ja das absolute Topspiel des Wochenendes. Ja. Weil Augsburg ist ja Zweiter der Rückrundentabelle. Ja. Erste gegen den Zweiten der Rückrundentabelle. Erste gegen Zweite der Rückrundentabelle. Also pardon. Wirklich. Tim. Der Wahnsinn. Ja, komisch, dass es nicht um 18:30 ist, Samstag. Ne? Ja. Aber es ist natürlich so, Erster gegen Zweiter der Rückrundentabelle. Ja? Gut, dass du das warst, dass du mich da nochmal drauf hingewiesen hast. Ja, aber ich dachte, das Gelenksproblem, das ist insofern auch bitter. Ritzka hat ihn vertreten gegen Union Berlin. Der hat jetzt Oberschenkelprobleme. Also insgesamt läuft es bei St. Pauli richtig gut. Ja, und man könnte sagen, wenig Änderungen. Aber es ist natürlich die Frage, was ist mit Smith? Der wäre schon, unabhängig davon, ob Ritzka fit ist oder nicht, Smith würde natürlich wieder reinkommen. Wenn er nicht könnte, wäre Ritzka der erste Nachrücker. Wenn er dann auch ausfällt, dann wäre Zwigala eigentlich der direkte Ersatzkandidat. Sonst müsste man ein bisschen was umstellen, müsste vielleicht Irvine zurückziehen oder so. Aber also ich gehe mal davon aus, Smith oder Ritzka, einer sollte doch rechtzeitig fit werden. Für den Samstag bei St. Pauli wird man hoffen, dass es Smith ist. Bei den Augsburgern, Kabadayi und Oxford, das sind die zwei, die raus sind. Ansonsten ist Kudusu fraglich mit Beschwerden. Ja, man kennt das. Ja, ich bin auch oft fraglich mit Beschwerden. Tim, das ist genau das, was ich auch, so würde ich das auch ausdrücken. Ja, ja. Also das ist oft genug in der Soccerhalle schon vorgekommen. Ja, genau. Mit Beschwerden musste ich mich auswechseln lassen. Manchmal ja. Gab es auch Beschwerden auf dem Feld. Ja, genau. Es gab alles Mögliche. Ja, Kudusu, aber auf jeden Fall war nicht mit dabei gegen Heidenheim. Da hat dann Wolf gespielt auf der rechten Seite. Davor hatte sich ja Kudusu diesen Platz geschnappt. Müssen wir jetzt die Woche abwarten. Jakic, der hat immerhin Muskelbeschwerden. Nicht nur allgemeine Beschwerden, der hat Muskelbeschwerden. Jakic auch fraglich für diese Partie. 3 Siege in Serie, die Augsburger. Man weiß gar nicht so richtig, wieso. Aber sie klopfen sich natürlich trotzdem auf die Schulter für ihre Offensivfeuerwerke, dass sie zweimal nach Ecke, glaube ich, getroffen haben gegen Heidenheim. Das eine Ding ist wirklich die Definition von einem Murmeltor, aber am Ende stehen die Punkte. Und jetzt hat man Mergin Berisha aus Hoffenheim zurückgeholt. Ich hatte ja so insgeheim ein bisschen die Hoffnung, dass er vielleicht ein grün-weißes Trikot holt. Ich finde immer noch eine spannende Personalie. Er hat schon mal gezeigt, dass er gehobenes Bundesliga-Niveau hat. Das ist ein bisschen her. Frage ist, entdeckt er das wieder? in Augsburg, wo er das eben auch unter Beweis gestellt hat. Erstmal muss er sich hinten anstellen. Ja, das ist, glaube ich, klar. Wir haben jetzt vorne Essende und Claude Maurice. Die werden da erstmal weiter spielen, aber ist auf jeden Fall Berisha jemand, den man im Auge haben muss. Augsburg sogar mit einer Kaufoption für Berisha, aber keiner Kaufpflicht für ihn. Dann ist es so in der Dreierkette, da kam Schlotterbeck von der Bank, war ja auch angeschlagen. Cesiger war gesperrt gegen Heidenheim und Banks hat dafür begonnen. Schlotterbeck kam aber rein, hat das entscheidende Tor gemacht. Die Stelle hinten links, jetzt sind alle drei stehen zur Verfügung. Ja, Banks, glaube ich, geht wieder auf die Bank. Ja. Oh Gott, das wäre mein Tipp. Und dann Schlotterbeck oder Cesiger. Ja, das ist ein relativ offener Kampf. Nee, Banks hat auch Außenseiterchancen zu spielen. Wenn Jakic fit ist, dann wird er... Aber Außenseiterchancen? Für mich ist er eigentlich ja schon eine Bank. Ja. Mach ich jetzt nicht nochmal, Tim. Du hast so geguckt, okay, als hättest du erwartet, ne? Das, ja. Ja. Ja, Karnevalshochburg, Gleichling. Da erwartet man den Tusch an jeder zweiten Ecke. Ja, Frage ist, ob Jakic fit ist. Wenn er fit ist, dann kommt er auch wieder in die erste Elf, verdrängt der Arne Meier und sonst bleibt Meier drin. Ja, ich glaube, so kann man es relativ kurz halten bei den Augsburgern. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Noah Weishaupt bei St. Pauli, 5,22 Millionen, punktet richtig gut. Seit er gewechselt ist, hat da seinen Stammplatz jetzt klar sicher. Also ich hoffe, ihr habt auf Nick gehört, der sehr früh auf dem Weishaupt-Zug drauf war. Ja, da würde ich aber trotzdem, selbst bei 5,22 Millionen Marktwert, würde ich da durchaus noch draufspringen. Erik Schmid, sowieso immer eine Empfehlung wert, 4,82 Millionen. Und dann haben wir noch Treu, 2,71, der so ein bisschen besser, der in der zweiten Liga absolute Rakete, was die Punkte angeht. Das sehen wir in der Bundesliga noch nicht, aber zuletzt deutlich verbessert, was den Punkteschnitt angeht. 2,71 finde ich da einen guten Marktwert. Und auf Augsburger Seite Giannoulis, 4,63, ganz klar gesetzt. Auf der linken Seite 11 Punkte aus den letzten zwei Partien gemacht. Das könnt ihr natürlich jetzt nicht auf die restliche Saison hochrechnen, aber ich glaube schon generell eine sehr solide Option zu einem vernünftigen Marktwert. Und Kudusu, 1,41 Millionen, abwarten, wie der Zweikampf mit Wolf ausgeht, um die rechte Schienenposition. Er hat aber auf jeden Fall Chancen, denn zwar hat Wolf gespielt gegen Heidenheim, aber Kudusu stand eben in diesem Spiel nicht so. Auf die restliche Saison hochrechnen, aber ich glaube schon generell eine sehr solide Option zu einem vernünftigen Marktwert. Und Kudusu, 1,41 Millionen, abwarten, wie der Zweikampf mit Wolf ausgeht, um die rechte Schienenposition. Er hat aber auf jeden Fall Chancen, denn zwar hat Wolf gespielt gegen Heidenheim, aber Kudusu stand eben in diesem Spiel nicht zur Verfügung. Kommen wir zu meinem Tipp. Ich glaube, dass es eine knappe Sache wird, knapp aber für den FC St. Pauli ausgeht. Es gibt ein 1:0. Knapp gehe ich mit. Aber das Ergebnis nicht. Ich habe jetzt mal auch ein 1-1 hierhin geschrieben. Meine Tendenz wird sogar dazu gehen, wenn ein Verein gewinnt, dann eher tendenziell Augsburg. Mein Gefühl. Aber ich sag mal unentschieden. Okay. Nächste Partie und wir gehen rein in den Samstagabend. Union Berlin gegen RB Leipzig. Das ist also das Topspiel des nächsten Spieltags. Das liegt mehr an Leipzig als an Union, wenn man so ein bisschen drauf schaut. Das muss man zugeben, denn Union, die harmloseste Offensive der Bundesliga, und zwar in ganz vielen verschiedenen Kategorien. 16 Tore, 15 Großchancen erst rausgespielt. 15 Torschüsse braucht man für ein Tor und man hat eine 0:6 Niederlage damals noch als Trainer des 1. FC Köln im Oktober 2023. Das war die höchste Niederlage seiner gesamten Profilaufbahn, und zwar sowohl als Spieler als auch als Trainer. Also höher ist er nie unter die Räder gekommen, wird ganz zufrieden sein, dass er zu Hause spielt. Bei Marco Rose sieht das ganz anders aus. Er spielt gerne gegen Steffen Baumgart. 4 Siege, 2 Remis ist die Bilanz im direkten Duell der beiden Trainer. Ja, du wirst uns ansonsten auf Stand bringen, was wir wissen müssen zu dieser Partie. Jo, bei Union fehlt Querfeld mit einer Gelbsperre, auch nicht dabei, verletzt Ogbemudia und Ilic. Fraglich ist noch Vogt, der war zuletzt mit Knieproblemen raus, hat noch keine Neuigkeiten dazu gesehen, ob er jetzt wieder dabei ist. Renault habe ich aber gehört, der war bei St. Pauli bereits auf der Reise mit dabei, aber noch nicht im Kader, sollte jetzt fit sein und kann wahrscheinlich zwischen die Pfosten zurückkehren, die Nummer eins. Auch sehr wichtig, dass er wieder da ist. Ja, Heimsieg gegen Mainz, den es gab vor 2 Wochen, war wohl nur ein Strohfeuer. Union mit 3-0 beim FC St. Pauli untergegangen und steckt eben entsprechend weiter in der Klemme. Zuletzt 2-mal in Serie die gleiche Mannschaft, die beginnen durfte, aber die konnte eben ihre Leistung aus dem Mainz-Spiel nicht bestätigen. Querfeld durch seine Sperre wäre klar, wenn Vogt fit wird, könnte er den Platz in der Zentrale der Dreierkette übernehmen. Falls er nicht fit wird, dann ja, weiß ich auch nicht genau, dann müsste wahrscheinlich Khedira oder Toussaint in eine Dreierkette rücken oder so. Oder Baumgart wieder auf eine Viererkette umstellen. Das weiß nicht, wer sonst noch als Innenverteidiger in Frage kommt. Startelf-Kandidaten für weiter vorne sind sicherlich auch Volland, Skarke im Angriff, die zuletzt eingewechselt wurden. Vertessen vielleicht eher nicht mehr, da habe ich gelesen. Werder soll Interesse haben. Da habe ich auch gehört. Verstehe ich nicht so ganz, aber okay. Ja, mal schauen, ob sich da auch noch was tut auf den letzten Drücker. Ja, auch das können wir nur abwarten und zuschauen. Auf Leipziger Seite Henrichs und Uedraogo verletzt, das ist klar. Außerdem steht Elgif Elmas vor einem Wechsel zum FC Turin. Das war, können wir jetzt festhalten, ein sehr großes und teures Missverständnis der Leipziger. Ich glaube, 25 Millionen hat er gekostet und nichts gebracht. Ja. Absolut gar nichts. Ja, wird super oder, Arbeit geleistet einfach auch in Leipzig. Ja, ja. Oder die Trainer haben es alle nicht gesehen und wollten ihn einfach nicht einsetzen. Oder der Trainer, stimmt, war ja nicht mehrere in der Zeit. Ne? Ja, also das hat nicht funktioniert. Der ist jetzt weg. Oder in Kürze ist er weg. Und wer auch noch gehen soll, ist André Silva. Der fehlt mit Wadenproblemen in der Champions League. Ob es fürs Wochenende reicht, ist offen. Ob sich ein Abnehmer für ihn findet, auch. Der verdient auch noch ziemlich gut bei Leipzig. Ist ja als Torschützenkönig gekommen oder als einer der besten Torjäger der Liga. Torschützenkönig war er, glaube ich, nicht. Ja, aber auch der ein Missverständnis gewesen. Dann haben wir noch das Fragezeichen Schlager. Da gab es jetzt noch kein Update. Es zieht sich womöglich noch ein bisschen länger als gedacht. Es sollte eigentlich nah dran sein. Dann hat Ralf Rangnick ja irgendwelche Angaben gemacht zu seinem Zustand, die Leipziger nicht bestätigen wollten, aber man weiß es jetzt nicht genau, wie fit oder wie nicht fit Schlager ist. Leipzig generell wieder in der Spur. Quatsch. Einen Sieg gab es zum Abschluss der Champions League Liga-Phase gegen Sporting. Heute will man den zweiten holen gegen Graz, gegen Leverkusen Moral bewiesen und dann nach 2-0 Rückstand noch ein 2-2 geholt. Dieses unbedeutende letzte Champions-League-Spiel wird nochmal eine Gelegenheit sein, um Leistungsträger zu schonen. Da geht es nur noch um ein gutes Gefühl. Daher können wir schon viel über die Elf am Wochenende sagen. Ich denke, es wird größtenteils die gleiche Elf sein wie gegen Leverkusen. Das würde auch bedeuten, dass Bichiabu vorerst noch drin bleibt. Der hat zuletzt den Vorzug vor Seiwald bekommen. Seiwald könnte aber auch ein Zentrum eine Option sein. Letztes Mal kamen kurz nach der Halbzeitpause Seiwald und Haidara und haben im Zentrum dann Kampel und Vermehren ersetzt und haben das auch gut gemacht. War ein Teil dieser Aufholjagd am Ende. Vielleicht tauscht Rose da das Zentrum auch einmal komplett aus. Das muss man sehen. Vielleicht bekommen aber auch Vermehren und Kampel die nächste Gelegenheit. Im Angriff ist klar, da bleibt es unverändert. Da spielen die Besten, Xavi, Šeško, Openda, wieder von Beginn an. Auf Unioner Seite tue ich mich schwer, wen zu empfehlen. Ich muss ehrlich sagen, so viel halte ich nicht von dem Team. Ich glaube auch nicht so recht, dass mit Baumgart jetzt nachhaltig da es wieder in die Erfolgsspur geht. Vertessen würde ich aber mal probieren für 1,6, gerade weil, wenn jetzt ein Wechsel zu Werder kommt, dann ist klar, dass der Marktwert erstmal hochgeht. Wen soll der denn verdrängen da? Ja. Alles muss er schauen, dass er es in Kader schafft da. Also. Ja. Ja, oder Gröll also, geht wirklich noch zu Liverpool oder so. Ja. Ja. Da es wieder in die Erfolgsspur geht. Vertessen würde ich aber mal probieren für 1,6, gerade weil, wenn jetzt ein Wechsel zu Werder kommt, dann ist klar, dass der Marktwert erstmal hochgeht. Wen soll der denn verdrängen da? Ja. Alles muss er schauen, dass er es in Kader schafft da. Also. Ja. Ja, oder Gröll also, geht wirklich noch zu Liverpool oder so. Ja. Das glaube ich jetzt aber nicht. Real Madrid. Ja. Ja. Vielleicht zu Dortmund, die brauchen wir auch noch. Ja, das, okay. Ja, bei Leipzig, klar, Bichiabu für 2,4, den sollte man jetzt mal auf dem Zettel haben, aber man darf nicht ganz vergessen, auch Castello Luqueba ist ja bald wieder da. Der ist ja auch im Training, er war noch nicht im Kader zuletzt. 4,2 kostet der, auch sehr interessant, wenn er wieder fit ist. Eigentlich beide als Linksfuß, was für die gleiche Position in der Dreierkette. Will aber auch nicht ausschließen, dass da beide mal dass man doch irgendwie eine Lösung findet, um beide einzusetzen oder wieder auf Viererkette geht und einer mal links spielt, mal schauen. Oder einer im Zentrum der Dreierkette, alles möglich. Beides interessante Spieler für mich. Mal schauen, wie es da weitergeht. Ich glaube, dieses Spiel gewinnen die Leipziger problemlos mit 2-0. Ja, ich glaube an Auswärtsteams in dieser Bundesliga-Saison und haben jetzt auswärts schon mehr Punkte geholt als in der kompletten Vorsaison. Da waren es nämlich nur 15. Wolfsburg auch schon mit 42 Toren und damit ein Tor mehr als in der kompletten Vorsaison. Also es ist eine Entwicklung aus Wolfsburger Sicht, die nicht abzustreiten ist. Und beide Teams übrigens treffen besonders gerne nach Balleroberungen. Frankfurt schon 9-mal nach einem schnellen Konter erfolgreich in dieser Saison und Wolfsburg 6-mal. Das sind die Plätze 1 und 2 in dieser Bilanz in der Bundesliga. Schauen wir aufs Personal. Bei der Eintracht sieht es sehr gut aus. Alle Mann an Bord, heißt auch Erik Gina Mbimbe. Bei dem schon vermeldet wurde, Wechsel zur AS Monaco ist fix und dann aber doch irgendwie durch den Medizincheck gefallen. Monaco hat ihn wieder zurückgeschickt, jetzt ist Mbimbe wieder da. Und ich sag mal so, ob sich jetzt ein Verein noch dran traut bis zum 3.2., obwohl, ich sag mal so, Medizincheck geplatzt, ja, wäre das nicht was für Dortmund? Ich meine, ist das nicht einer... schon mal der schon mal kaputt ist, den man schon mal holen kann, vielleicht? Ja, ne? Ja. Ich glaube, den hat einfach noch gar keiner auf dem Zettel beim BVB. Ja. Obwohl man, der spielt in der Bundesliga, ja. Also eigentlich doch, da haben sie alle auf dem Zettel, das ist klar. Das ist vorrangiges Scouting-Gebiet. Kuriose Situation um Mbimbe, der im Moment einen ganz schweren Stand hat in der Bundesliga. Marmoush mittlerweile weg, klar, das war, ich weiß gar nicht, ob es bei der letzten Aufnahme schon offiziell war, nee, ich glaube, es war der Donnerstag, aber gut, das war jetzt, hat jetzt keinen mehr überrascht. Dafür hat man Wahi geholt als Ersatz, 22-jähriger Franzose, kommt aus Marseille, muss man aber beachten, der war in Marseille kein Stammspieler, also ist ein Zentrumstürmer, jetzt nicht kein Riese, 1,81, aber im Prinzip bis jetzt ganz klares Profil Mittelstürmer. Da hat jetzt zuletzt Ekitike gespielt nach dem Marmoush-Abgang. Das hat er richtig gut gemacht. In beiden Spielen ohne Marmoush hat er getroffen. Ja, ich bin ein bisschen skeptisch, was die kurzfristige Hilfe von Wahi angeht. Also er muss hoch veranlagt sein, weil sonst hätte er jetzt nicht einen bezifferten Marktwert von 25 Millionen. Aber wie gesagt, er war in Marseille in dieser Saison kein Stammspieler. Aber Frankfurt doch einiges in die Hand genommen, um die 20 Millionen. Es wird so gehandelt, dass er gekostet hat. Früher oder später wird man ihn mit Sicherheit sehen. Da hat man ja so ein gewisses Vertrauen. Man denkt einfach, der Krösche, der weiß, was er macht. Ja, das also ist mein Manager. Ich würde mich überraschen, wenn er ähnlich viel Einsatzzeit bekommt wie Elif Elmas in Leipzig. Also das glaube ich nicht. Ja, aber jetzt vermutlich für dieses Wochenende zumindest erstmal noch kein Thema. Donnerstag Europa League in Rom. Das macht es jetzt auch schwierig, was die Aufstellung angeht, denn ich glaube, das wird eine leichte Rotation geben. Braun, Dahoud und Höylund, die fehlten bei der TSG allesamt im Kader. Die sollten jetzt wieder zur Verfügung stehen. Mindestens Braun ist auch ein absoluter Kandidat für die erste Elf. Knauf oder Uzun müssten dann weichen. Ich glaube, man könnte es ein bisschen so lösen. Der eine spielt Europa League, der andere Bundesliga. Also ich glaube, den einen oder anderen Wechsel von Donnerstag auf Sonntag werden wir sehen. Tuta zuletzt auch nicht mehr in der Startformation, wäre zum Beispiel einer, der dann mal wieder beginnen könnte. Vielleicht aber eben auch in der Europa League. Also wenn ihr Donnerstag die Aufstellung der SGE habt, seid ihr vielleicht ein wenig schlauer. Auf der anderen Seite, bei Wolfsburg ist die Ausfallliste deutlich länger. Wir haben Wimmer, der gesperrt ist. Maier, Bialek, Rogerio, Kaminski und Paredes fallen alle verletzt aus. Ansonsten immerhin alle an Bord. Generell ordentlich was los beim VfL. Wir haben es schon angesprochen. Özcan ist weg, hat auch nicht wirklich eine Rolle gespielt. Aber dafür hat man mit Sko Olsen einen neuen Offensivspieler geholt. Und Rørslev, das ist ein Rechtsverteidiger. Also ich glaube, Rørslev ist auch Däne. Muss ich jetzt gerade mal einmal, bevor ich hier was Falsches erzähle. Genau, ist ebenfalls Däne. Also man hat zwei Dänen geholt, Rørslev Rechtsverteidiger und Sko Olsen, wie gesagt, jemand, der vorne für Belebung sorgen soll und den Konkurrenzkampf erhöhen, hat ein recht gutes Debüt gegeben als Joker gegen Kiel, also Sko Olsen. Ich glaube aber nicht, dass er jetzt direkt in Frankfurt startet. Bei Röhrslev ist es so, ganz klar, perspektivisch greift er Kilian Fischer an, da will man offensichtlich eine weitere Option haben. Und Sko Olsen, wie gesagt, jemand, der vorne für Belebung sorgen soll und den Konkurrenzkampf erhöhen, hat ein recht gutes Debüt gegeben als Joker gegen Kiel, also Sko Olsen. Ich glaube aber nicht, dass er jetzt direkt in Frankfurt startet. Bei Röhrslev ist es so, ganz klar, perspektivisch greift er Kilian Fischer an, da will man offensichtlich eine weitere Option haben. Auf der Rechtsverteidigerposition Baku ist ja auch weg, dementsprechend folgerichtiger Transfer aus Wolfsburger Sicht. Sko Olsen auf beiden Flügeln zu Hause, links und rechts, könnte also da vielseitig zum Einsatz kommen. Im Moment kurzfristig für Frankfurt umkämpft vor allen Dingen die dritte Position im Mittelfeld. Arnold und Gerhard haben sich da hervorgetan als Doppel und dann wechselt Hasenhüttl immer so ein bisschen. Gegen Kiel durfte Swanberg ran. Benze Dardai ist dann der zweite Kandidat, also einer der beiden wird es dann werden in Frankfurt. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Erst einmal die große Frage, was machen wir jetzt mit Wahi? Marktwert von 21,04 Millionen. Also wenn ihr ihn jetzt geschossen habt, dann ist natürlich die Hoffnung da, dass der ist mit, damit ich, ja, wahrscheinlich seid ihr dann im Minus, wenn ihr Wahi gerade geholt habt, würde ich vermutlich Wahi auch verkaufen, um ins Plus zu kommen. Und ich denke, ja. Für den Marktwert, für die Summe kriegst du so viele Spieler, die dir Punkte garantieren. Ja. Was man ja bei Wahi noch nicht weiß. Man weiß es nicht, genau. Ekitike steht im Moment auch bei 25 Millionen. Da würde ich dann auch ich habe ihn selber in der Podcast-Liga. Und natürlich gerät man dann irgendwann, aber da sind halt die Alternativen rar bei einer 16er Liga. Wenn ihr aber Ekitike gegen, sagen wir mal, zwei Spieler, die so um die 12, 13 Millionen kosten, wäre vielleicht auch was ich interessant fände. Es ist so ein bisschen schwierig. Das hängt sehr von eurer Liga ab und wer dann alles zur Verfügung steht zu diesem Marktwert. Ja, aber da bin ich, also bei Wahi bin ich skeptisch. Das wollte ich jetzt einmal noch ansprechen. Bei wem ich weniger skeptisch bin, das ist Can Uzun, 5,39 Millionen. Ich glaube, dass er erst einmal noch sehr profitiert, dass Mamouche weg ist, Ekitike weiter vorne spielt, dass er da reinkommt. Wird ein Riesensprung bescheinigt von Dino Topmöller. Ich finde, man sieht es auch. Zu dem Marktwert würde ich noch reingehen. Und bei den Wolfsburgern, wir haben Matthias Swanberg für 2,66 Millionen, hat nur einen Punkt gemacht gegen Kiel. Das ist natürlich sehr enttäuschend, wenn man ihn hat und dann war es ja auch noch ein Freitagsspiel und dachte, ach, jetzt steht der in der Startelf, bingo. Ja, weil bei Swanberg ist vor allen Dingen das Problem, dass er nicht spielt. Wenn er spielt, punktet er gut. Da ist der eine Punkt enttäuschend. Ich würde trotzdem zu dem Marktwert bei ihm noch reingehen und hoffen, dass er sich diesen Platz im Mittelfeld holt. Und Röhrslev, 4,41 Millionen, ist bei 4 reingekommen. Ich glaube, ein bisschen was geht noch marktwerttechnisch. Und bei ihm könnte ich es mir in der Tat vorstellen, er ist sicherlich mittelfristig vielleicht sogar der Favorit, sich die Rolle zu schnappen im Vergleich zu Kilian Fischer. Also da finde ich den Marktwert nicht überzogen im Moment. Und dann kommen wir zu meinem Tipp. Ich glaube, die SGE hat gelernt aus dem 2:2 in Hoffenheim und bringt diesmal ein 2:1 bis zum Abpfiff wirklich über die Zeit und gewinnt diese Partie gegen Wolfsburg. Ich sag, die hat gar nichts gelernt. Ja. Nein, es sind einfach beides gute Mannschaften. Ich glaube, die liefern sich einen harten Kampf und das geht 2:2 aus. Ich tippe ganz schön viele Unentschieden. Ja. Kann ja sein. Ja. Wer weiß. Gut, letzte Partie des Wochenendes. Bayern 04 Leverkusen empfängt die TSG Hoffenheim. Leverkusen jetzt mittlerweile 17 Bundesligaspiele ohne Niederlage. Heißt, einmal gegen jeden Gegner gespielt in der Bundesliga ohne zu verlieren. Das haben sie jetzt schon wieder geschafft. Und auch, weil sie gerne nach Flanken treffen. 11 Leverkusener Tore nach Flanken. Das ist der Bundesliga-Bestwert. 195 Flanken haben sie geschlagen in dieser Saison. 11-mal hat es geklingelt bei Hoffenheim. Ist nicht so, dass sie es nicht auch versuchen würden. 246 Flanken, das sind die meisten in der Bundesliga, aber nur 4 Tore im Anschluss erzielt. Das ist eine magere Ausbeute. Und jetzt müssen sie zu Leverkusen mit Xabi Alonso auf der Bank. Und der hat es sehr gerne, gegen die TSG zu spielen. 4-mal gab es das für ihn bislang in der Bundesliga als Trainer. Alle vier Partien hat er gewonnen gegen die TSG Hoffenheim. Aber ich glaube, man muss hier auch nicht nach Dingen suchen, die für Leverkusen sprechen. Da gibt es wahrscheinlich ein, zwei mehr, Tim, würde ich vermuten. Ja, die Favoritenrolle ist da schon klar verteilt, das würde ich auch sagen. Das gilt auch, obwohl ein Robert Andrich ausfällt mit Gelbsperre. Terrier ist klar, lange Pause, Belossian, lange Pause. Außerdem, ja, Boniface ist noch ein sehr interessantes Thema dieser Tage. Er schien es ziemlich klar zu sein jetzt, dass er vor einem Abgang zu Al-Nassr nach Saudi-Arabien steht, zum Ronaldo-Club. Aber jetzt ist die Frage doch nicht, denn laut Kicker ist zwar alles ausverhandelt, der Medizincheck absolviert, aber Al-Nassr hat die Verträge noch nicht unterschrieben, weil parallel auch noch mit Jon Duran von Aston Villa verhandelt wird. Und deshalb die Frage ist, wahrscheinlich holen sie nur einen von beiden. Und deswegen kann das Ganze auch noch platzen. Aber ja, das müssen wir wohl auch noch bis auf den letzten Drücker beobachten, wie da jetzt die Entscheidung ist, ob Boniface bleibt oder ob es bis zu 70 Millionen für Leverkusen gibt, die man dann neu investieren kann. Fraglich ist noch Adli, der soll wohl wieder trainieren. Es reicht wohl noch nicht für den Kader, aber nach und nach ist er bald auch wieder da. Weitere Zugänge stehen kurz bevor. Mario Hermoso, AS Rom für die Abwehr, ist so gut wie sicher. Dann ist Emiliano Buendia von Aston Villa als Terrier-Ersatz auserkoren worden. Und spekuliert wird über Evan Ferguson von Brighton als Boniface-Nachfolger, so Boniface denn am Ende auch wirklich wechselt. Also ein bisschen was, also ganz schön viel sogar, tut sich da bei Leverkusen auf den letzten Drücker. Klar müssen wir, Mario Hermoso, AS Rom für die Abwehr, ist so gut wie sicher. Dann ist Emiliano Buendia von Aston Villa als Terrier-Ersatz auserkoren worden. Und spekuliert wird über Evan Ferguson von Brighton als Boniface-Nachfolger, so Boniface denn am Ende auch wirklich wechselt. Also ein bisschen was, also ganz schön viel sogar, tut sich da bei Leverkusen auf den letzten Drücker. Klar müssen wir rein sportlich, was die Aufstellung angeht, auch hier auf das Champions-League-Spiel schauen. Es geht zwar nur gegen Sparta Prag, aber die Werkself braucht diesen Sieg, um sicher ins Achtelfinale einzuziehen. Daher wird, denke ich, auch die Top-11 auf dem Platz stehen in der Champions League und leichte Rotation zum Wochenende ist wieder möglich. Da Andrich sicher fehlt, hat Aleix Garcia gute Chancen, in der Startelf zu bleiben. Der hat das ja auch mit einem Tor gegen Leipzig ganz gut gemacht, hat Eigenwerbung betrieben. Vielleicht bekommt auch Arthur oder Teller nochmal eine Chance von Beginn an, auch wenn der Arthur zuletzt gegen Leipzig das nicht unbedingt jetzt seine Chance genutzt hat, die er bekommen hat, war eher unauffällig. Aber eben diese leichten Wechsel vom Mittwoch zum Sonntag sind da durchaus möglich. Auf Hoffenheimer Seite, auch die spielen natürlich in Europa League, auch da kann noch was passieren. Die haben allerdings auch eine lange Ausfallliste. Baumann, der Luke Thomas von Leicester City, der Nachfolger, als Linksverteidiger sein könnte. Eben frisch reingekommen noch eine Rückkehr von Stefan Posch deutet sich an, der Innenverteidiger. Zu Bologna war der gewechselt, ist jetzt soll die Rückkehr anstehen nach Hoffenheim, was ich ganz lustig finde, nachdem es letztens die Gerüchte gab, dass ja im Verein auch die Skepsis wächst, weil so viele Österreicher jetzt da sind und jetzt der nächste Österreicher, der dann vor dem Wechsel nach Hoffenheim. Ja, schon. ja, die Fraktion wächst also wohl noch an. Und für die Offensive gibt es auch noch ein Gerücht, da ist Basumana Touré von Hammarby IF ein Kandidat. Also ja, auch da noch ein paar Sachen, die sich tun können. Für Hoffenheim war es ein wichtiger Punkt für die Moral, das 2-2 gegen Eintracht Frankfurt. Insgesamt einen guten Auftritt, den da die Kraichgauer hingelegt haben. Deshalb auch nur wenig Anlass für Wechsel. Gift Orban hat nach Einwechslung getroffen. Deshalb könnte er Mörstedt aus der Sturmspitze verdrängen. Aber auch Yadimchi ist da ein Startelf-Kandidat. Ganz wichtig, dass Bülter wieder da ist. Der wird aber erstmal noch Joker sein zum Start, um erstmal reinzukommen, wieder ran, sich ranzukämpfen. Gleiches gilt auch für Geiger, der wohl erstmal auch von der Bank kommt. Hinten rechts sitzt Xhadrabek Jandré im Nacken und links, ja, wie erwähnt, hatten wir ja schon gesagt, Prass könnte eh für ihn wieder übernehmen für den Juracek, wenn er wechselt, erst recht. Daher diese Wechsel, die da möglich sind in der Startelf bei der TSG. Und ja, auch da müsst ihr gucken, was am Donnerstag passiert, ob sich noch wer verletzt, ob wer besonders heraussticht in der Europa League und dann ja, sich ein Thema sich fürs Wochenende ins Gespräch bringen. Empfehlungen, ja, Boniface, schwierig jetzt, 17,3 Millionen. Ich hätte gesagt, jetzt ganz schnell verkaufen, falls ihr ihn noch im Team habt, aber vielleicht bleibt er ja doch. Daher sehr schwer zu sagen, was man jetzt mit ihm macht, aber meine Tendenz geht schon dahin, dass man ihn eher verkaufen sollte, denn auch Schick hat sich ja klar auf die Stürmerposition 1 geschoben in der Rangfolge. Wolltest du auch was dazu sagen? Nö, ich bin da auch bei Verkaufen. Also die Kombination aus Marktwert, Stammplatzsituation, Wechsel, Wahrscheinlichkeit ist dann für mich ganz klar, dass in die Richtung Verkauf geht. Interessant für einen Kauf finde ich bei Leverkusen aber Garcia für 5,7, Ukiele für 3,9, auch spannend, und Arthur für 2,1 kann man auch mal drüber nachdenken, nachdem er zuletzt mal beginnen durfte und eben diese Rotation wieder möglich ist. Bei der TSG sage ich auf jeden Fall Marius Bülter, 4,8, der war vor seiner Verletzung sehr gut und wichtig. Und ich bin sicher, er wird es auch wieder werden im Laufe der Rückrunde. Daher würde ich da einsteigen. Günstige Optionen gibt es gerade im Tor. Luca Philipp 1,1 vorerst gesetzt, solange Baumann ausfällt. Und ja, Finn-Ole Becker hat es auch mal wieder in die Startelf geschafft und sollte dort vorerst bleiben nach dem Ergebnis gegen Frankfurt. Für 820.000 würde ich da auch zuschlagen. Ich glaube allerdings, in diesem Fall ist klar, wer das Spiel gewinnen wird. Das wird ein Heimsieg für Leverkusen. 3:1. Ja, kann ich mich kurz halten. Ich bin sogar beim 4-1 und denke hier auch, glaube auch an einen Heimsieg trotz aufsteigender Formkurve bei der TSG. Und Formkurve, Tim, das ist auch das Stichwort für unsere Top 3 der Woche. Wir haben die Formwunder 2025. Im Skript steht noch 2024. Ich habe den Absprung nicht geschafft aus dem letzten Jahr. Formwunder 2025 ist unser Thema. Wir haben auf Spieler geschaut, die eben seit der Winterpause wie verwandelt auflaufen in der Bundesliga und auch bei Comunio. Und da darfst du mit deiner 3 starten. Wen hast du da für uns, Tim? Ja, da gehe ich nach Augsburg. Vergebt mir, wenn ich ihn nicht ganz korrekt ausspreche. Es ist Chrislaw Matsima. Du bist der Experte für die Aussprache. Du guckst nach in der Zeit. Chrislaw Matsima ist sicherlich richtig. Chrislaw Matsima, ja. Okay. Ja. Hat in den Spielen seit der Winterpause 27 Punkte geholt, 6,75 pro Spiel. Vorher waren es 30 in den ersten 15 Spielen, 2,73 pro Spiel. Die Steigerung liegt natürlich auch an seinem Tor zuletzt gegen Heidenheim. Aber generell haben wir ja schon gehört, Augsburg, die letzten 3 Spiele alle gewonnen, steht auf Platz 2 der Rückrundentabelle. Das hat auch mit seiner guten Defensivleistung zu tun. Dementsprechend ja jemand, der deutlich besser performt als in den. Ja, und vom Marktwert her, wo bewegen wir uns da? Vom Marktwert liegen wir bei Matsima bei 4,25 Millionen. Das finde ich auch noch im Rahmen. Absolut, absolut. Kommen wir zu meiner Nummer 3. Und da habe ich einen Weltmeister. Das ist einer, bei dem das immer zu tun. Dementsprechend, ja, jemand, der deutlich besser performt als in den Runden. Ja, und vom Marktwert her, wo bewegen wir uns da? Vom Marktwert liegen wir bei Matsima bei 4,25 Millionen. Das finde ich auch noch im Rahmen. Absolut, absolut. Kommen wir zu meiner Nummer 3. Und da habe ich einen Weltmeister. Das ist einer, bei dem das immer mit dazugehört. Fast mehr wie sein Vorname. Weltmeister Mario Götze für euch. 20 Punkte schon geholt seit der Winterpause. Und das ohne Tor. Also bei ihm ist es so, dass er torunabhängig richtig, richtig gut spielt. Also die Pause hat ihm gut getan. Den Eindruck hat man, nimmt im Moment eine Schlüsselrolle ein bei der SGE. Natürlich auch bei ihm ist es so, durch den Marmoush-Wechsel ist da vorne ein bisschen mehr Platz, sage ich mal. Und im Moment ist er absolut gesetzt. 20 Punkte bedeutet 5 Punkte pro Spiel. Ja, auf die Gesamtsaison, da steht er bei 4,2 Punkten. Hat also da ordentlich zugelegt und das Ganze ohne Ausschlag nach oben. Hat ja schon getroffen im letzten Jahr, trotzdem insgesamt der schlechtere Punkt. Ja, ganz klar verbessert im Vergleich gerade zu den letzten Partien in 2024. Das stimmt. Dann komme ich zu jemandem, bei dem es aber auf Tore ankommt, denn er ist ein Angreifer. Das ist Adam Loschek von Hoffenheim. Hat 4,1 Punkte pro Schnitt gemacht in den ersten 15 Spielen und jetzt in den 4 Spielen nach der Winterpause 7,5 pro Spiel im Schnitt. 30 Punkte insgesamt seit der Winterpause. Er hat jetzt, auch das kann man schön vergleichen, er hatte an den ersten 15 Spieltagen 3 Tore und eine Vorlage und jetzt allein in den letzten beiden Spielen nochmal 3 Tore und eine Vorlage. Dementsprechend auch da ein klarer Aufwärtstrend zu sehen. Einer, der auch ein großes Potenzial hat. Nicht umsonst hat er auch schon bei Leverkusen gespielt. Ich glaube, da geht auch noch mehr. Der kostet im Moment 9,5. ist jetzt nicht billig, aber eben jemand, der auch punktet, wenn er bei einem Abstiegskandidaten spielt. Ja, und ich finde, für einen Stürmer, mit dem, ne, Loschek hat ja riesiges Potenzial, ja. Ist 9,5 Millionen, ich will nicht sagen Schnäppchen, aber es ist auf jeden Fall was, wo ich jetzt nicht groß zucken würde. Ja. Ne? Das ist auf das jeden stimmt. Fall noch im Rahmen, würde ich auch sagen. Ja. Gut, meine Nummer zwei, und da gehe ich zum FC St. Pauli. Deren Prunkstück ist die Defensive. Und das hat auch mit den Leistungen von Hauke Wahl zu tun. 3,82 Millionen ist sein Marktwert. Das klingt erstmal nicht so günstig, aber er punktet im Moment richtig, richtig gut. 18 Punkte in den 4 Partien, also 4,5 im Schnitt in diesem Jahr. In der Gesamtsaison sind es nur 3,2. Also es ist klar, diese Formverbesserung mit der Winterpause ist bei Hauke Wahl zu erkennen. Hat natürlich damit zu tun, dass St. Pauli insgesamt besser funktioniert. Aber ich glaube schon, dass der Trend dafür spricht, dass St. Pauli eine deutlich bessere zweite Saisonhälfte als erste Hälfte spielt. Also der Trend geht schon dahin, dass sie gute Karten haben, aus meiner Sicht den Klassenerhalt zu schaffen, mit einem sehr soliden Hauke Wahl hinten drin. Und dementsprechend würde ich da bei ihm auch für 3,8 Millionen noch reingehen, weil er einfach jetzt in der Bundesliga angekommen ist. Sehe ich auch so. Und ich bleibe beim gleichen Club, direkt bei meiner Nummer 1, St. Pauli. Auch da gibt es einen Angreifer, der nochmal richtig draufgepackt hat in der Rückrunde. Morgan Gilavogi. 3,69 Punkte pro Spiel in der ersten Saisonhälfte oder ja im Großteil der bisherigen Saison und 7,25 jetzt in den neuesten Spielen. Ähnlich auch da die Statistik wie bei Loschek, der Aufschwung. Also Gilavogi hatte 2 Tore und keine Vorlage in den ersten 15 Spielen und jetzt 3 Tore und eine Vorlage an den letzten beiden Spieltagen. Zuletzt seine beste Saisonleistung gegen Union. Auch jemand, der im Aufwind ist, und das ist ein Angreifer, den bekommt ihr sogar noch günstiger. Der kostet im Moment 6,4. Wenn da noch mehr geht in der Rückrunde, dann erst recht ein Schnäppchen. Okay, wunderbar. Und ich komme zu einem Punktegaranten aus dem letzten Jahr, der auch deswegen ein bisschen eingeknickt ist, weil sein Team nicht gut performt. Und das ist Patrick Mainka, Marktwert 4,84 Millionen. Klar, er hat seit der Winterpause auch ein Tor erzielt. Aber selbst wenn wir das wegrechnen würden, also insgesamt steht er bei 25 Punkten seit der Winterpause. Das ist natürlich ein absoluter Mondwert für einen Abwehrspieler. Das ist überragend. Aber sagen wir, okay, das Spiel, wo er das Tor gemacht hat, hat er 10 Punkte geholt, jetzt beim 1-2 in Augsburg. Das nehmen wir mal raus. In den anderen 3 Spielen 15 Punkte ohne Tor. Heißt also, dass er da auch 5 Punkte pro Spiel gemacht hat. Und das ist richtig, richtig gut. Er hat in der vergangenen Saison 128 Punkte gemacht und es sah lange Zeit so aus, als könnte er nicht mehr in diese Richtung gehen, war deutlich unter 4 Punkten pro Spiel in der Hinrunde, hat nicht wirklich gut gepunktet, hat auch nicht getroffen. Ja, eine Sache, die er eigentlich sonst immer macht, das hat er jetzt gezeigt in Augsburg. Ich glaube, mindestens ein Tor folgt noch in der Restsaison. Und dann geht es auch wieder deutlich in den dreistelligen Bereich bei ihm mit den Punkten. Marktwert ist noch absolut in Ordnung. Also Patrick Mainka, auch wenn es bei Heidenheim insgesamt noch so ein bisschen bröckelt, hat er sich absolut auf seinem gewohnt hohen Comunio-Niveau stabilisiert. Und ich glaube, das ist auch was, was nachhaltig ist. Ja, weil er es vorher auch schon gezeigt hat. Das ist jetzt kein Ausreißer. Und wie gesagt, selbst unabhängig von seinem Tor ist er richtig, richtig gut dabei seit der Winterpause. Deswegen Mainka, ein Kandidat. Und was halt gut ist, er spielt immer. Er ist einer der Spieler, der absolut auf seinem gewohnt hohen Comunio-Niveau stabilisiert. Und ich glaube, das ist auch was, was nachhaltig ist. Ja, weil er es vorher auch schon gezeigt hat. Das ist jetzt kein Ausreißer. Und wie gesagt, selbst unabhängig von seinem Tor ist er richtig, richtig gut dabei seit der Winterpause. Deswegen Mainka, ein Kandidat, und was halt gut ist, er spielt immer. Er ist einer der Spieler, der nie auch nur eine Minute verpasst. Dementsprechend ist auch das viel wert. Ja, bin auch Mainka-Fan. Gut. Gehe ich absolut mit. Sehr gut. Ehemaliger Bremer, ja, kann man ja auch nur da nicht gut. Und genug. Dortmunder. Ja, Dortmunder auch, genau. Gibt ja einige, die beides, ne? Beste war ja auch beides. Stimmt. Ölschläge, beides, fallen einem direkt ein paar. Legende. Die absoluten Legenden fallen einem da ein. Gut, vielen Dank, Tim. Ich bin gespannt. Du kannst dich jetzt deinem Telefonat mit Aki, dass du ihm noch mal ein bisschen ein paar Tipps gibst vielleicht, widmen. Kann ihm noch mal ein paar Bundesligaspieler auch empfehlen, die man kaufen kann. Ja, kannst ja mal er soll einfach bei Transfermarkt soll er irgendwie nach Marktwert sortieren oder so. Das sind oder nach Communio-Punkten. So machen nach Communio-Punkten. Das wäre doch mal eine Empfehlung. Ja. Da spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm. Ich freue mich sehr. Weg. Alle weg. Also ich weiß nicht, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Schluss aus, Nikolaus. Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es ja auch gefallen.